Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Das Publikum hat mich enthusiastischer denn je aufgenommen. Clara Schumann, die als Konzertpianistin nach dem Tode ihres Mannes Robert im Jahr 1856 nicht weniger als 18 umjubelte Tourneen auf der britischen Insel unternommen hatte. Die große Empfänglichkeit hier berührt einen so angenehm, regt so an, dass man oft fast über seine Kräfte leistet. Clara Schumanns Erfolg ist kein Sonderfall, ebenso wenig wie ihre mit den Jahren gewachsene Sympathie für das englische Publikum. Musiker aus Deutschland und Österreich, Komponisten wie aufführende Künstler und Künstlerinnen sind auf der Insel gern gesehen. Sie scheinen über lange Zeit hinweg eine musikalische Qualität garantiert zu haben, die in Großbritannien selten geworden war. Wie kam es zu diesem Ungleichgewicht? Was bedeutete das Erscheinen von Künstlern wie Händel, Haydn, Mendelssohn oder eben Clara Schumann für die englische Musikszene? Was für die dort gefeierten Künstler? Die lange Nacht über die Liebe der Engländer zur deutschen Musik will diesen Verhältnissen nachgehen. In der ersten Stunde berichten wir von dem bedeutendsten musikalischen Migranten, von Georg Friedrich Händel, und über die Folgen, die die Begeisterung für seine Werke hatte. In der zweiten Stunde begeben wir uns in den Bereich der deutschen Romantik und ihrer enthusiastischen Aufnahme auf der Insel, um in der dritten Stunde davon zu erzählen, wie es am Ende des 19. Jahrhunderts zu einer Wiedergeburt der englischen Musik kommt. Zunächst aber finden wir uns Ende des 17. Jahrhunderts wieder. Es ist ein rauer Novembertag des Jahres 1695, als diese berühmte Funeral Music erklingt. Geschrieben ist sie für die Beisetzung von Queen Mary II., der englischen Königin, die im Frühling desselben Jahres zu Grabe getragen wurde. Doch nun ertönt sie ein zweites Mal, begleitet diesmal das Begräbnis ihres Schöpfers, das des Komponisten. Wie seine Königin starb er jung, mit gerade 36 Jahren. Und galt in Großbritannien dennoch bereits als Institution. Als Orpheus Britannicus, Henry Purcell. Es ist nicht nur das frühe Ende eines hochbegabten Musikers, es ist das Ende einer Epoche. Jahrhundertelang hatte es in England immer wieder Phasen gegeben, in denen herausragende Musiker auftauchten, in denen herausragende Musik entstand. Vor allem die Zeit von Heinrich VIII. Und Elisabeth I., rund 100 Jahre vor Purcell, bescherte der englischen Musik eine goldene Phase, in der Musiker wie Thomas Tallis, William Byrd oder der Lautenist John Dowland auch auf das europäische Festland ausstrahlten. Dowland etwa verbrachte nicht nur Zeit am dänischen Hof, er war auch in deutschen Landen begehrt und gut bezahlt. Als ich zum Herzog von Braunschweig kam, war er sehr freundlich zu mir und schenkte mir eine kostbare goldene Kette sowie 23 Pfund für einen Anzug aus Samt, Satin und mit goldenen Spitzen. Er versprach mir, dass, wenn ich ihm dienen wollte, er mir so viel geben würde wie irgendein anderer Fürst. Dass der Braunschweiger Herrscher, ein Fan englischer Kultur, der sich sogar ein englisches Schauspielensemble am Hofe hielt, den englischen Spitzenmusiker Dowland engagiert, lässt den befreundeten Kasseler Herrscher nicht kalt. Mit gegenseitigem Respekt konkurriert man um die besten Künstler. Von dort reiste ich zum Landgrafen von Hessen, der mich hochwillkommen hieß, meinem Weib nach England einen Ring im Werte von 20 Pfund Sterling schickte und mir einen goldenen Deckelkasten mit Dollars gab, verbunden mit großen Angeboten für meine weiteren Dienste. Doch merkwürdigerweise ist diese Zeit der Blüte englischer Musik mit Purcells Tod unwiederbringlich vorbei. In den nächsten 200 Jahren wird es keine vergleichbar herausragenden Musiker in Britannien geben. An ihre Stelle, denn Musik ist durchaus beliebt auf der Insel, treten italienische, französische, vor allem aber aus dem Gebiet Deutschlands und Österreichs stammende Musiker. Der erste in einer langen Reihe wird so populär, dass man ihn schließlich für einen Engländer hält. Georg Friedrich Händel, geboren in Halle im Jahr 1685, 10 Jahre vor Purcells Tod. Es dürfte hilfreich sein, einige Worte über den Zustand zu verlieren, in dem sich die Musik zur Zeit seiner ersten Ankunft in England befand. Nehmen wir einige wenige gute, ältere englische Kompositionen von geistlicher Musik aus, so blieben sehr wenige übrig, die wir als eigene hätten betrachten können. So selbstkritisch beschreibt der englische Musikschriftsteller John Mannering die Situation der englischen Musik zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Mannering erinnert sich im Jahr 1760, ein halbes Jahrhundert nach Händels Ankunft. Was für Komponisten es damals gegeben hat, wissen wir nicht. Es scheint nicht der Untersuchung wert zu sein. Mannering ist Händels erster Biograf. Die Beschreibung von dessen Leben, die erste Musikerbiografie der europäischen Kulturgeschichte. Er hatte Händel persönlich gekannt und verfügt damit über Informationen aus erster Hand. Georg Friedrich Händels Vater sieht seinen Sohn zunächst auf einer juristischen Laufbahn. Doch sehr schnell ist offensichtlich, wo die wirklichen Begabungen des Jungen liegen. Die Mutter fördert ihn. Und als der Vater stirbt, sind für den jetzt 12-Jährigen alle Hindernisse beseitigt. Erste Kompositionen entstehen. Am nahen weißen felsischen Hof wird man auf ihn aufmerksam. Der Hochtalentierte erhält nun vielfache Förderung. Vor allem auf der Orgel brilliert er, vertritt bald den hauptamtlichen Organisten. Schnell wird ihm Halle zu klein. Auf Anraten des Komponisten Georg Philipp Telemann geht er nach Hamburg, wird dort Mitglied des Opernorchesters und schreibt 20-jährig seine ersten beiden Opern, die in Hamburg zur Aufführung gelangen. Ach, doch das Land der Oper ist Italien. Händel geht, eingeladen und unterstützt durch wohlwollende Mäzene, nach Florenz, Rom, Neapel, Venedig. 4 Jahre verbringt er hier, ist mit weiteren Opern erfolgreich und erhält schließlich mehrere lukrative Angebote einer Festanstellung. Er entscheidet sich für Hannover, vielleicht um seiner in Halle lebenden Mutter näher zu sein. Aber auch Hannover ist nur Zwischenstation, eine Art Sprungbrett in das Land, das ihn zum Nachfolger Purcells machen wird. Die Beziehungen zwischen dem englischen Königshaus und dem Haus Hannover, an das der Musiker Händel vertraglich gebunden ist, sind zu jener Zeit sehr speziell. Das englische Parlament hatte 1701 beschlossen, dass die Nachfolge der Monarchie auf keinen Fall katholisch geregelt sein dürfe. Zu tief waren die Wunden der langen Auseinandersetzungen religiöser Lager auf der Insel gewesen. Doch die regierende, reformierte Queen Anne hat keine Nachkommen und sie ist bereits kränkelnd. So soll die entfernt verwandte, aber protestantische hannoveranische Linie zum Zuge kommen und damit Händels derzeitiger Arbeitgeber. Der 25-Jährige wird 1710 zur Reise nach London beurlaubt, vielleicht mit dem Hintergedanken, er könne nebenbei über den aktuellen Gesundheitszustand der Königin zeitnah berichten. Ein hybrider Job womöglich. Zwischen diplomatisch beauftragtem, repräsentierendem jungen Star-Musiker und konspirativ wirkendem Agenten. Händel nimmt die Herausforderung an und reist ein erstes Mal in die englische Metropole. Und befasst sich schnell mit der auch materiell lukrativsten musikalischen Kunstform, der Oper. Zu der Zeit waren Opern etwas Neues. Sie begannen beim Adel sehr beliebt zu werden. Viele hatten Oper im Land ihres Ursprungs erlebt. Aber ihre Einführung hier, der Inhalt, die Poesie, die Theatertechnik, die Ausstattung waren unvorstellbar töricht. Liest man die Berichte von den ersten Aufführungen hier, so war, zum Teil durch einen Mischmasch der Sprachen, der beste Komponist vom schlechtesten nicht zu unterscheiden. Händels Ankunft aber machte der Regierung dieser Torheit ein Ende. Mannering spricht mit dem Mischmasch der Sprachen die Fremd- oder sogar Mehrsprachigkeit auf den Opernbühnen an. Es ist ein ästhetisches Problem, das, seitdem Oper außerhalb Italiens existiert, bis zum heutigen Tag immer wieder zu Auseinandersetzungen führt. Oder, wie im Fall der offenbar in London gängigen Praxis, zu beißendem Spott. Der Schriftsteller Joseph Addison: Unsere Urenkel werden sich mit Verwunderung fragen, warum sich ihre Vorväter im eigenen Land wie ein Ausländerpublikum zusammentaten, um ganzen Aufführungen in einer Sprache beizuwohnen, die sie nicht verstanden. Der von Addison mitbegründete Spectator, eine Zeitung mit frühaufklärerischer Tendenz, berichtet im Jahr 1711: Der König oder Held des Stücks sprach gewöhnlich Italienisch. Und seine Sklaven antworteten ihm auf Englisch. Der Liebhaber machte seiner Prinzessin den Hof und gewann ihr Herz in einer Sprache, die sie nicht verstand. Dieser Zustand des englischen Bühnenwesens dauerte etwa 3 Jahre. Schließlich war es das Publikum leid, immer nur die halbe Oper zu verstehen. Um sich gänzlich von den Mühen des Denkens zu befreien, haben sich daher die Leute gegenwärtig eine Oper bestellt, die vollständig in fremder Sprache aufgeführt wird. Spiritus Rector dieser konservativen Revolution, die dem kulinarischen Genuss der Musik, dem Genuss der virtuosen Stimme den Vorzug vor der Vermittlung eines dramatischen Konflikts einräumte, ist Händel. Er vermeidet zwar Mehrsprachigkeit, doch seine Bühnensprache ist Italienisch, nicht Englisch. Er kennt die italienische Oper bestens, spricht mehrere Sprachen fließend, ist kompositionserfahren und weiß, was man erwartet. War er, wie alle Komponisten jener Zeit, auf dem Festland abhängig von einem Fürsten, fest angestellt und dem übrigen Dienstpersonal gleichgestellt, gründet Händels Londoner Lebensentwurf materiell auf verschiedenen Fundamenten. Er lebt zunächst von dem weiterhin angewiesenen Gehalt seines deutschen Dienstherrn. Als er sich entschließt, seinen hannoveranischen Pflichten nicht weiter nachzukommen, führt dies zur Kündigung. Woraufhin die englische Königin Anne, die ihre Verwandten aus Hannover nicht besonders leiden mag, Händel eine jährliche Pension von 200 Pfund zu zahlen beginnt. Nach dem Tod Annes 1714 gelangt plangerecht Händels ehemaliger Brotherr, bis dahin Herzog Georg Ludwig von Braunschweig-Lüneburg, als King George I. auf den englischen Thron. Und er erhöht kurioserweise Händels Salär, auch wenn dieser kaum für das Königshaus arbeitet. Zudem genießt Händel das Mäzenatentum adliger Förderer. Er erhält oft großzügig Unterkunft und Logis und scheint ein unproblematischer, unterhaltsamer und prestigeträchtiger Gast gewesen zu sein. Mit der Oper Rinaldo debütiert Händel 26-jährig in London und landet einen sensationellen Erfolg. Die Realisation von Opern geschieht generell in einer Mischfinanzierung von Sponsoren, dem heutigen Crowdfunding nicht unähnlich. Hinzu kommen idealerweise königliche Unterstützung und die Ticketeinnahmen. Der Erfolg einer Opernproduktion entscheidet sich im wirtschaftsliberalen England letztlich am Boxoffice. Nicht das Gähnen oder der Applaus eines Königs sind ausschlaggebend, sondern die Kasse. Zunächst finden sich finanzstarke Fans in Societies zusammen. Mitunter existieren gar konkurrierende Opernunternehmungen. Diese spezifisch britischen Societies spielen im kulturellen Leben Londons eine große Rolle. 1719 gründet sich eine solche. Und da der König einer der geldgebenden Unterzeichner ist, nennt man sie Royal Academy. Zweck ist die Produktion von Opern im Haymarket Theatre. Offiziell ist sogar die Erzielung von Gewinnen avisiert. Die Vorfinanzierung geschieht durch Einlagen der Mitglieder, die dafür garantierte Logen erhalten. Die Royal Academy beschließt, dass Mr. Händel selbst oder über solche Mittelsleute, die er für geeignet erachtet, fähige Sänger für die Oper besorgen soll. Dass Mr. Händel in dem Falle, dass er auf eine hervorragende erstklassige Stimme trifft, den Direktor und die Gesellschaft sofort davon in Kenntnis setzt und auch davon, zu welchen Bedingungen er oder sie zu haben ist. Herr Händel ist ermächtigt, im Namen der Patentinhaber mit diesen Sängern für ein Jahr an der Oper Verträge zu schließen. Händel ist erfolgreich. Seine Arbeit in Personalunion von Komponist, künstlerischem Leiter, Producer, Dirigent und Cembalist macht Furore in der englischen Hauptstadt. Wie sehr dabei mitunter das Kommerzielle und das Künstlerische in eine skurrile Geschwisterschaft eintreten, zeigt eine ironische Notiz in der Zeitschrift The Theatre 1720. Bei der Probe am vergangenen Freitag übertraf Signor Benedetti seine bekannte Tonhöhe um einen Halbton. Die Opernaktien standen auf 83,5, als er begann, auf 90, als er endete. Doch die Begeisterung für italienische Oper hält nur einige Jahre. Und Händel, handwerklich überaus flexibel, gibt seinem Schaffen einen neuen Fokus. Was hat er gemacht? Er hat Oratorien komponiert. Es kam so diese Oratorien auf Englisch. Nicholas Cock, in Stuttgart lebender englischer Dirigent, geboren in Bournemouth an der englischen Südküste. Cock wuchs zeitweise in London auf und war dort Mitglied des Knabenchores von St. Paul's Cathedral, einer der größten Kirchen Englands. Als ich Kind war, ich musste jedes Jahr The Messiah singen. Ja, wir haben das so jedes Jahr gemacht und auch so die Matthäus-Passion. Und ich werde nie vergessen, ich habe dem Direktor der Schule so gesagt, dass ich die Passion von Bach viel lieber hatte. Diese Musik für mich war die beste Musik, die ich je in meinem Leben gehört hatte. Und er guckte mich an und er sagte, Aber Handel war natürlich, wir haben immer Handel gesagt. Und ganz spät in meinem Leben habe ich das wahrgenommen, dass man Händel sagen sollte. Ja, wenn er war Handel, er ist George Handel. Und er sagt, ah ja, das, aber es gibt so einen großen Unterschied hier. Für Bach sind die Menschen irgendwie, die werden nie gut genug sein. Er interessiert sich nur an Gott. Diese Musik ist einfach so himmlische Musik. Und Händel, er liebt die Menschen, er liebt die Fehler, die die Menschen machen. Er liebt die Tatsache, dass die Menschen so fragil sind. Die sind gar nicht perfekt. Und je älter werde ich, desto mehr habe ich so richtig verstehen können, dass irgendwie stimmt es. Ist der erste ausländische Künstler, der im Musikleben Englands markante Spuren hinterlässt. Die Begeisterung, insbesondere für den Messias, heute eines der bekanntesten Werke alter Musik weltweit, ist grenzenlos. War die Besetzung bei der Premiere 1742 im irischen Dublin noch bescheiden, steigern sich die Dimensionen von Aufführungen in der Folge immer mehr. Regelmäßig steht das Werk auch nach Händels Tod 1759 auf dem Programm. Im Gegensatz zu seinem im gleichen Jahr geborenen Leipziger Kollegen Johann Sebastian Bach wird Händels Musik niemals vergessen werden. Von einer Aufführung des Messias im Jahre 1784 berichtet ein Besucher: Gedächtnisfeier für Händel. Erster Teil in der Westminster Abbey. Eine der großartigsten Musikveranstaltungen, die ich jemals gehört habe. 513 Mitwirkende. Als das Orchester zu spielen begann, war die Wirkung erstaunlich. In allen Gesichtern zeigte sich Verwunderung und Gefallen. Das große Schiff der Abbey war zu einem wunderbaren Theatersaal umgestaltet. Die Plätze der Herren und Damen des Hofstaates mit weißem, mit Goldgirlanden verziertem Satin behangen. Dahinter zu beiden Seiten des Throns die Sessel für die Bischöfe und die Geistlichen der Abbey violett verkleidet. Die beiden Seitengalerien und jener Teil des Hauptflügels, der als Orchestergraben diente, waren mit blutrotem Damast und Girlanden in gleicher Farbe behangen. Die Grenze zwischen Operntheatralik und Gottesdienst, Händel hatte sie mit seinen Oratorien überschritten. Viele wurden zunächst in Theatern aufgeführt, und auch in der heutigen Praxis scheinen die Oratorien besser für die Bühne geeignet zu sein als für den rein kirchlichen Gebrauch. Komischerweise sind die Oratorien oft viel einfacher auf die Bühne zu bringen, viel einfacher zu inszenieren. Die Formen sind viel flexibler. Es passiert alles viel schneller irgendwie. Die Rolle des Chores. Es gibt so Choroper, zum Beispiel so vor der Zeit von Gluck. Das ist sehr interessant. Ich habe manchmal das Gefühl, dass, was ich so oft mit Englisch empfinde. Englisch ist so flexibel irgendwie. Auf der einen Seite könnte man behaupten, dass die Sprache sehr flexibel ist, aber dann viele Leute, die beobachten so die Struktur der Gesellschaft und die denken, das ist so konservativ, das ist so fest. Im 19. Jahrhundert scheint die Größe eines Werkes, sein Wert, endgültig nur an der Anzahl der Aufführenden gemessen zu werden. Und bei der regelmäßig alle 3 Jahre stattfindenden Gedächtnisfeier im Jahr 1883 beträgt die Zahl der Orchestermusiker 500, die der Choristen 4000. Händel ist im 19. Jahrhundert zu einer nationalen Institution geworden Und es wundert nicht, dass in Zeiten eines sich zuspitzenden Nationalismus auch entsprechende Deutungen notwendig erwachsen. Der Schriftsteller Samuel Butler: Es ist wahr. Händel wurde nicht als Engländer geboren. Doch nie gab es jemanden, der im Hinblick auf die besten und erlesensten Eigenschaften eines Engländers selbst englischer gewesen wäre. Als junger Mann wählte er, dem Italien und Deutschland offen standen, Purcells Heimatland als sein eigenes. Er entschied sich für England, und es besteht kein Zweifel daran, dass er sich deswegen dafür entschied, weil er wusste, dass er in diesem Land am ehesten auf Verständnis für seine Musik treffen würde. Und was kann das bedeuten? Doch nur, dass England insgesamt das musikalischste Land der Welt ist. Dass dem so ist, dass England die beste Musik hervorgebracht hat, die die Welt kennt, und daher die beste Musikschule der Welt ist, kann niemand bestreiten. Das empfindet Charles Burney, englischer Musikforscher mit dem Plan, eine große Geschichte der Musik zu schreiben, ganz anders. Er hatte Händel nicht nur gekannt, sondern als junger Mann gar in dessen Orchester mitspielen können. Burney sieht die Händelomania seiner Landsleute kritisch und notiert in sein privates Notizbuch: Ich wage nicht auszusprechen, was ich schon lange denke, dass wir aufgrund unserer Ehrerbietung für alte Komponisten und der blinden Verehrung Händels versäumt haben, musikalisch mit den übrigen Ländern Schritt zu halten. Aus diesen Ländern zieht es ausländische Künstler, in denen es an Nachwuchs offenbar weniger mangelt, insbesondere nach London. Nicht nur berühmte italienische Soprane und Kastraten gastieren zu Traumgagen in der Metropole. Auch begabte Instrumentalisten werden gern als Migranten auf der Insel gesehen. Burney unternimmt in den 1770er Jahren ausgedehnte Forschungsreisen auf das europäische Festland, wobei er auch die Lage der musikalischen Praxis in Deutschland unter die Lupe nimmt. Die Musiker fast einer jeden Stadt und jede Kapelle eines deutschen Fürsten, dessen Staaten auch noch so klein sein mögen, werfen sich zu einer musikalischen Monarchie auf, beneiden einer den anderen. Das führt laut Burney einerseits zu einer hohen Qualität, die er vor allem im Stil der damals berühmten Mannheimer Kapelle entdeckt. Andererseits nehmen die besonders herausragenden Musiker auch gern bessere, besser dotierte Angebote wahr. Und die kommen nicht selten aus England. Das wirtschaftlich prosperierende Land verfügt lange Zeit über größere Mittel und eine breitere Schicht von Förderern. Die obere Schicht, so die Adeligen, die hatten natürlich immer noch viel Macht und viel Einfluss. Aber es kam auch diese neue Schicht der Gesellschaft, auf Englisch sagt man the gentry. Und ich glaube, ich weiß nicht, auf Deutsch vielleicht würde man sagen, so die obere Schicht. Nicht die Adeligen, aber die obere Schicht. Die durch Handel sehr viel Reichtum sammeln konnten. Und die wollten zeigen, dass die nicht an der Macht waren, aber dass die Einflussen, dass die wirklich so eine wichtige Stelle in der Gesellschaft hatten. Und Kultur, das war ein Mittel, bei dem er das zeigen konnte. Hier herrscht eine gänzlich andere Situation als in dem immer wieder durch Kriege gebeutelten Mitteldeutschland. Doch um den eigenen musikalischen Nachwuchs ist es auf der Insel, von der stets lebendigen Tradition des kirchlichen Chorgesangs abgesehen, schlecht bestellt. Außer den mannigen, vortrefflichen Tonkünstlern, die ich in Deutschland gefunden habe, hat diese Nation fast jeder großen Stadt in Europa Tonmeister von ausnehmender Geschicklichkeit geliefert. Und es ist schwerlich zu viel gesagt, dass die besten deutschen Tonkünstler unserer Zeit, einige wenige ausgenommen, in fremden Ländern zu suchen sind. Auch wenn diese noch nicht weltberühmt sind, empfängt man talentierte Musiker gern. So verschlägt es auch Christoph Willibald Gluck in die englische Metropole. London ist nach Prag, Wien und Mailand eine weitere Station in der Karriere des jungen Mannes. Über Mailänder Musiker, die Kontakte nach England hatten, entsteht ein Vertrag als Komponist für das Haymarket Theatre. 1745 reist der 31-Jährige mit seinem Gönner, dem Fürsten Lobkowitz, nach London. Gluck hatte bereits einige Opern in Italien herausgebracht. Immerhin zwei Opern komponiert Gluck für London, die in kurzem Abstand 1746 am Haymarket Theater ihre Premiere erleben. Auch Burney konnte sie besuchen. Von dem jungen Komponisten dieser Oper, ist noch etwas zu erwarten, so unvollkommen sie ist. Seine zweite Oper scheint erfolgreich gewesen zu sein. Und doch ist es für den jungen Gluck schwer, sich gegen den alles überragenden Händel durchzusetzen. Auch wenn der über 60-jährige Altmeister sich von der Oper mittlerweile abgewandt hat. Er empfängt Gluck. Und wenn er ihm auch freundlich begegnet, so scheint er dessen kompositorische Fähigkeiten doch eher skeptisch gesehen zu haben. Händels Reaktion auf die Musik des jungen Gluck ist zu einem legendären Bonmot der Musikgeschichte geworden. Gluck verstehe, so Händel, vom Kontrapunkt so viel wie sein Händels Koch. Doch manchmal, so müsste man Händel heute entgegenhalten, ist gerade die Unkenntnis einer Tradition, das Nichtbeherrschen eines Handwerks, die Voraussetzung für eine Revolution. Der Musikwissenschaftler Alfred Einstein: Wenn Gluck etwas mehr vom Kontrapunkt verstanden hätte, dann hätte er vielleicht weder Orfeo noch Alceste noch die beiden Iphigenien schreiben können. Gluck ist zum Reformator oder Revolutionär der Oper vielleicht gerade deshalb geworden, weil er nicht so viel konnte, nicht im Schulsinn so reich und vollkommen war. Seine Opern werden einige Male wiederholt. Gluck findet in London Verleger für seine Kompositionen und dennoch ist sein Erfolg dort begrenzt. Vielleicht um den jungen Kollegen zu unterstützen, veranstaltet Händel mit ihm ein gemeinsames Benefizkonzert zugunsten in Not geratener Musiker. Als Gluck später ein weiteres Konzert ohne ihn, den Altstar, veranstaltet, braucht es jedoch etwas Besonderes, eine Attraktion. Gluck kündigt an: A concerto upon 26 drinking glasses tuned with spring water. Er spielt selbst auf einer Glasharmonika, auf 26 mit Wasser unterschiedlich gefüllten Gläsern. Ein Instrument, das heute eher in Varietés zu erleben ist. Vermutlich hat Gluck etwas mehr als ein Jahr in London verbracht. Genau wissen wir es nicht. 1762, 3 Jahre nach Händels Tod, gibt ein weiterer deutscher Musiker dort sein Debüt. Aus heutiger Sicht ist er vor allem wegen seines weit prominenteren Vaters bekannt. Denn Johann Christian ist der Name des jüngsten Sohnes von Johann Sebastian Bach. Weil er vor dem Organist am Mailänder Dom war, nennt man ihn auch den Mailänder Bach. Später wird er der Londoner Bach genannt werden. Er entschließt sich, seinen Lebensmittelpunkt komplett nach England zu verlegen. Dort, besonders am englischen Hof, scheint er bald unentbehrlich zu sein. Ich hatte die Absicht, in diesem Jahr Italien zu besuchen, aber die unendliche Güte ihrer Majestäten, des Königs und der Königin, verpflichtet mich, ihrem Wunsch zu entsprechen und hier zu bleiben. Das schreibt er nach etwa einem Jahr des Londoner Aufenthalts. Zu dem Zeitpunkt ist er bereits persönlicher Musiklehrer der jungen englischen Königin, einer ehemaligen Prinzessin aus Mecklenburg. Wie schon Händel rund 50 Jahre zuvor, brilliert er zunächst auf der Orgel, verlagert dann sein Interesse auf die Oper. Als die Opernbegeisterung der Londoner wieder einmal nachlässt, fokussiert er sich mehr und mehr auf Instrumentale, auf Orchestermusik. Er schafft den Übergang zwischen der komplizierten, zunehmend als gelehrt empfundenen Musik seines Vaters und einem leichteren, unterhaltsameren Stil. Die oft Sinfonien genannten Stücke sind kurz, unkompliziert, technisch von nicht allzu hohem Schwierigkeitsgrad, geeignet auch für Freiluftaufführungen. Die finden in sogenannten Pleasure Gardens, also Vergnügungsparks wie Vauxhall oder Ranelagh statt und sind jedermann zugänglich. Veranstalter sind, wie schon bei Händel, meist Gesellschaften. Societies, die sich einem Genre, etwa dem Chorgesang, oder einem sozialen Zweck verschrieben haben. Die St. Cecilian Society, die Academy of Ancient Music, die Madrigal Society oder der Nobleman and Gentleman Catch Club. Wie Händel ist Johann Christian Bach Komponist, aufführender Musiker, Musikunternehmer und Produzent in Personaleinheit. Er veranstaltet sehr erfolgreich Abonnementskonzerte, bei denen, genau wie in den Vergnügungsparks, auch weniger Betuchte, Angehörige einer wachsenden Mittelschicht also über den Kauf von Tickets teilnehmen können. Des großen Unterschieds zwischen seiner Musik und der Händelschen ungeachtet, ist er doch ebenso wohl als dieser der Liebling der Engländer geworden. Mit diesen Worten wird das Hamburger Magazin für Musik nach Johann Christian Bachs Tod im Jahr 1782 an ihn erinnern. Seine Musik wird sich fest ins Bewusstsein der musikinteressierten Londons einbrennen. Und auch die angenehm freundliche Persönlichkeit tut ihre Wirkung. Die lernt auch der 8-jährige Wolfgang Amadeus Mozart kennen, der sich mit Eltern und Schwester ab dem Frühjahr 1764 in London aufhält. Herr Johann Christian Bach, Lehrmeister der Königin, nahm Wolfgang zwischen die Füße. Jener spielte etwelche Takt, dann fuhr der andere fort. Und so spielten sie eine ganze Sonaten. Und wer solches nicht sah, glaubte, es wäre solche allein von einem gespielt. So erinnert sich Mozarts Schwester Nanna später an die Begegnung des jungen Musikers mit dem 8-jährigen Wolfgang. Der Aufenthalt lässt sich gut an. Vater Leopold berichtet: Den 27. April waren wir von 6 bis 9 Uhr in St. Jacobs Park in der Königinpalast. Wir waren also schon den 5. Tag nach unserer Ankunft am Hofe. Das Präsent war zwar nur 24 Guineen, die wir gleich im Herausgehen aus des Königs Zimmer empfingen, allein die Gnade, mit welcher sowohl seine Majestät, der König, als Königin uns begegnet, ist unbeschreiblich. Es ist kein Zufall, dass Leopold Mozart bei seinem brieflichen Bericht die Bezahlung erwähnt. Die ist zwar nicht üppig, wie er meint, erfolgt aber prompt. Das war bei Auftritten vor Königen nicht selbstverständlich. Häufig mussten Künstler Tage oder Wochen warten, bis sie eine freiwillige und nicht vorher vereinbarte Gratifikation entgegennehmen konnten. Auch kam es häufig vor, dass teure Sachgeschenke wie eine vergoldete Tabatiere oder ein Perlmutt gefasstes Fruchtbesteck als Entlohnung dienten. Dann blieb es den Künstlern überlassen, diese Präsente zu versilbern, um die eigenen Lebenshaltungskosten decken zu können. Ein mitunter peinlicher Vorgang. Beider gemeinschaftlicher Umgang und beider freundschaftliches Wesen ließ uns gar nicht mehr denken, dass dies der König und die Königin von England wären. Man hat uns an allen Höfen noch ganz außerordentlich höflich begegnet. Allein diese Art, die wir hier erfahren, übertrifft alle anderen. 8 Tage darauf gingen wir in St. James Park spazieren. Der König kam mit der Königin gefahren, und obwohl wir alle andere Kleider anhatten, so erkannten sie uns doch, grüßten uns nicht nur, sondern der König öffnete das Fenster und neigte das Haupt heraus und grüßte lachend mit Haupt und Händen im Vorbeifahren uns und besonders unseren Master Wolfgang. Die Einladung wird wiederholt. Nach 3 Wochen kommt es zu einem erneuten Auftritt vor der Königsfamilie. Die Konzerte dort sind für die Mozarts ein Türöffner. Der Londoner Adel reißt sich darum, die Familie und ihr Wunderkind live erleben zu dürfen. Das macht Vater Leopold Mut, hier in London, vor allem auch in finanzieller Hinsicht, erfolgreich sein zu können. Er organisiert ein Konzert auf eigene Rechnung und schaltet Werbeanzeigen. Interessant dabei, Leopold Mozart nimmt Bezug auf einen in England berühmten musikalischen Vorläufer, auf einen Landsmann. Über den Public Advisor lässt er verbreiten: His father brought him to England, not doubting but that he will meet with success in a kingdom. Sein Vater brachte ihn nach England, niemals zweifelnd, dass er Erfolg in einem Königreich haben wird, in dem sein Landsmann, der berühmte Händel, zu Lebzeiten einen besonderen Schutz erhielt. Auch hier scheint die Familie Erfolg zu haben. Es schlägt ihr nicht nur Begeisterung oder sollte man sagen Staunen über ein ungewöhnliches Naturwunder entgegen, es zahlt sich auch aus. Leopold kann in dem einen Jahr Erhebliches beiseite legen, auch wenn das Leben in der Metropole nicht billig ist. London verfügt über viele Möglichkeiten, Aufführungen zu veranstalten. Wer einen passenden Raum anmietet, Instrumente besorgt, Werbung macht, Karten in Umlauf bringt, der kann auch Profit generieren. Der Kapitalismus, das freie Unternehmertum, in England wesentlich weiterentwickelt als in Zentraleuropa, bietet auch dem Musiker zunehmend Möglichkeiten. Leopold beschreibt ausführlich eine schon erwähnte kulturelle Besonderheit, die in anderen Teilen Europas erst 100 Jahre später zu finden sein wird. Öffentliche Vergnügungsparks, für jeden gegen geringen Eintritt zugänglich. Beim Eingange in den Garten bezahlt jede Person 2,5 Schilling. Für dieses hat er Kaffee, Tee, Butter und Brot, so viel er essen und trinken mag. Im Garten und Saal haben wenigstens 6.000 Menschen Platz. Der Saal fasst bequem 3.000 Menschen. Hier ist jeder Mensch gleich. Was sich wie Begeisterung über demokratische Egalität anhört, noch sind in den allermeisten Staaten Europas Könige an der Macht, birgt für Leopold Mozart eine Chance, die zu ergreifen er gewillt ist. Denn Säle mit solchem Fassungsvermögen sind prädestiniert für Musikveranstaltungen mit sehr vielen Teilnehmern. Dabei denkt der geschäftstüchtige Vater auch an Imagepflege. Freitags, den 29. Juni, wird in Ranelagh ein Konzert oder Benefit zum Nutzen eines neu aufgerichteten Hôpital de Femmes en Couche gemacht. Folglich muss jede Person 5 Schillinge Entree zahlen. Ich lasse den Wolfgang ein Konzert auf der Orgel da spielen und dadurch einen Akt eines englischen Patrioten, der, so viel an ihm ist, den Nutzen dieses Spitals zu befördern suchet, ausüben. Sehen Sie, das ist ein Weg, sich die Liebe dieser ganz besonderen Nation zu erwerben. Dass Musik etwas ist, das man auch käuflich erwerben kann, ist in London seit langem Normalität. Auf dem Kontinent dagegen, egal ob in Frankreich, an italienischen oder deutschen Höfen, ist Musik weit eher die exklusive Vergnügung einer Minderheit. Es ist demnach nicht ungewöhnlich, wenn im Juli 1765 Konzerte in einem Londoner Wirtshaus im Stadtteil Cornhill angekündigt werden. To all lovers of sciences. The greatest prodigy that Europe, an alle Liebhaber der schönen Künste. Das größte Wunderkind, mit dem sich Europa, vielleicht sogar die Menschheit, rühmen kann, ist ohne Zweifel der junge 8-jährige deutsche Wolfgang Mozart. Er hat zu Recht nicht nur die Bewunderung großer Männer, sondern auch die der größten Musiker Europas erregt. Es ist schwer zu sagen, ob seine Ausführung auf dem Cembalo und sein vom Blatt spielen und singen oder seine Fantasien und Kompositionen für verschiedene Instrumente staunenswerter sind. The father of this miracle, being obliged by desire of several ladies and gentlemen of postpone, der Vater dieses Wunders, der von verschiedenen Damen und Herren gebeten wurde, seine Abreise aus England zu verschieben, gibt sich die Ehre, das Publikum darüber zu unterrichten, dass er den großen Saal in der Swan and Harp Tavern in Cornhill gemietet hat, wo man die Möglichkeit hat, den jungen Komponisten und seine Schwester täglich von 12 bis 3 zu hören. The two children will play also together with 4 hands upon the same harpsichord and put upon it a handkerchief without seeing the keys. Auf einem Cembalo, bei dem die Tasten durch ein Tuch verdeckt sind, werden die beiden zusammen 4-händig spielen, ohne die Tasten zu sehen. Die annoncierten Vorstellungen, 3 Stunden in der Mittagszeit zu einem Eintrittspreis von 2 Schilling 6 Pence, wirken wie die Einladung zu einer Zirkusnummer. Und wenn am Ende des erfolgreichen London-Aufenthalts für Leopold dennoch eine gewisse Enttäuschung steht, so liegt es daran, dass er den Bogen mit schaubudenartigen Sensationskonzerten, wie dem beschriebenen, vielleicht überspannt hatte. Er hatte nicht verstanden, dass ein Überangebot auch zu einer Erlahmung von Neugier und Interesse führen kann. Was jeder haben kann, ist nichts mehr wert. Doch künstlerisch bedeutet London für den 9-jährigen Wolfgang einen Quantensprung. Auch, weil er die Bekanntschaft von Johann Christian Bach machen konnte. Noch Jahre später wird Mozart dem Vater aus Paris vermelden: In größter Eile schreibe ich Ihnen. Monsieur Bach von London ist schon 14 Tage hier. Seine Freude und meine Freude, als wir uns wiedersahen, können Sie sich leicht vorstellen. Ich liebe ihn, wie Sie wohl wissen, von ganzem Herzen und habe Hochachtung für ihn. Mozart bearbeitet Musik seines berühmten Freundes. Er instrumentiert 3 Stücke für Cembalo. 3 Sonate del Signor Giovanni Bach, ridotte in concerti dal Signor Amadeo Wolfgang Mozart. Ob Mozart mit seiner Kunst als Erwachsener besser ins weltoffene London gepasst hätte? Jenseits höfischer Intrigen, unabhängiger von adligen Cliquen, frei von der Ranküne eifersüchtiger Hofschranzen? Angeblich soll er erwogen haben, nach England zu übersiedeln. Sein Bekenntnis ist eindeutig. In einem Brief an den Vater wird er später bekennen: Sie wissen wohl, dass ich ein Erzengelländer bin. Damit endet der erste Teil unserer langen Nacht über die Liebe der Engländer zur deutschen Musik. In der 2. Stunde werden wir vor allem auf 2 Komponisten zu sprechen kommen, von denen der eine glänzende Erfolge in England feiern kann, Joseph Haydn, der andere, Ludwig van Beethoven, die Insel niemals betreten wird. Aber dessen Beziehungen nach England dennoch bei der Entstehung des bekanntesten klassischen Werkes der europäischen Musikgeschichte eine ganz besondere Rolle spielen. Sie wissen wohl, dass ich ein Erzengeländer bin. »1782, als Mozart dies schreibt, lebt er in Wien. Die Londoner Erfahrung, das Schreiben seiner ersten Symphonie, liegen lange hinter ihm. Er hat sich von Salzburg endgültig gelöst und versucht, sich als freischaffender Musiker durchzusetzen. Zur selben Zeit lebt ein erstklassiger Geiger in London, Johann Peter Salomon. Der aus Bonn stammende, mit der Familie Beethoven bekannte Virtuose hatte sich in London einen Namen gemacht. Er veranstaltet Subskriptionskonzerte, bei denen im Voraus, nicht erst am Abend der Veranstaltung, ein Anrecht erworben werden muss. Doch in die Musikgeschichte geht er nicht wegen seiner musikalisch-solistischen Fähigkeiten ein, sondern wegen einer anderen musikalischen Großtat. Er holt Joseph Haydn nach London. Berichte in Untertänigkeit, wie dass ich unerachtet der unangenehmsten Witterung und sehr vielen schlechten Wegen durch die ganze Reise den 2. Jänner glücklich und gesund in London angelanget bin. Meine Ankunft machte großes Aufsehen und verursachte, dass ich noch am selben Abend meiner Ankunft größeres Quartier beziehen musste. Ich bin mit Visiten derart überhäuft, dass ich die Revisiten kaum in 6 Wochen werde erwidern können. Der Name Haydn ist in London zur Zeit seiner Ankunft 1791 sehr bekannt, seine Musik beliebt. Nach einigen Tagen der Eingewöhnung meldet er: Durch 3 Tage wurde ich in allen Zeitungen herumgetragen. Jedermann ist begierig, mich zu kennen. Ich musste schon 6-mal ausspeisen und könnte, wenn ich wollte, täglich eingeladen sein. Allein ich muss erstens auf meine Gesundheit und zweitens auf meine Arbeit sehen. Der Kontrast zu Haydns bisheriger beruflich-sozialer Stellung könnte größer kaum sein. Fast 30 Jahre war er am Hof der Esterhazys angestellt. Er trug dort Livree, die Uniform der Dienerschaft. Auch wenn der Hof seinen Aufenthaltsort oft wechselte, blieb Haydn über lange Zeit in der kulturellen Provinz gebunden. Nach dem Tod des musikliebenden Fürsten besteht zwar die vertragliche Bindung weiter, doch Haydns persönliche Anwesenheit am Hofe ist für den Nachfolger des Fürsten nicht mehr zwingend erforderlich. Er wird quasi in Rente geschickt. Es wird ihm gestattet, Schloss Esterhaza vorläufig zu verlassen. Trotz verschiedener Angebote, vor allem aus Italien, entscheidet er sich für eine Offerte aus London. Johann Peter Salomon agiert hier als professioneller Agent und garantiert für die Anwesenheit und einige Kompositionen enorme 1.200 Pfund. Das entspricht heute einem Betrag von mehr als 150.000 Euro. Schon bald nach Haydns Ankunft findet das erste von Salomon arrangierte Konzert statt. Ganz London scheint dem entgegenzufiebern. Es wird ein voller Erfolg. Der Kritiker des Morning Chronicle schließt seinen begeisterten Bericht mit den Worten: Wir können die starke Hoffnung nicht unterdrücken, dass das erste musikalische Genie der Zeit sich durch die Art unserer Aufnahme veranlasst fühlen möge, seinen Wohnsitz in England aufzuschlagen. Haydns Konzerte werden auch in der Zukunft bestens besucht. Der Erfolg ist überwältigend. Sogar ein Doktortitel wird ihm später ehrenhalber verliehen. Initiator der Ehrung ist Charles Burney, der mit seiner General History of Music und seinen präzisen Berichten über die europäische Musikpraxis als Pionier der internationalen Musikwissenschaft gilt. Er steht mit Haydn über viele Jahre hinweg in brieflichem Kontakt. Ich hatte das große Vergnügen, Ihre Quartette zu hören, und ich habe niemals größere Freude bei Instrumentalmusik empfunden. Sie sind voller Einfälle. Sie haben Feuer, guten Geschmack. Sie scheinen wie die Produkte eines Hochtalentierten, der bislang noch nichts von seinem Feuer verbraucht hat. Joseph Haydn, Doctor of Oxford, wie er fortan seine Briefe nicht ohne Stolz unterschreibt, schafft in London viele seiner auch heute noch populären Werke. Vor allem die Londoner Sinfonien zählen dazu. Dennoch ist der Musiker zwiegespalten, denn der Erfolg ist das eine. Die Sehnsucht nach Konzentration auf die Arbeit, auf das Komponieren, das andere. Gestern wurde ich zu einem großen Liebhaberkonzert geladen. Man öffnete die Tür und ich wurde unter allgemeinem Händeklatschen durch die Mitte des Saals bis vorne an das Orchester geführt, allda angeäffet und mit einer Menge englischer Komplimenten bewundert. Man versicherte mich, dass diese Ehre seit 50 Jahren nicht sei vollzogen worden. Alles dies war für mich sehr schmeichelhaft, doch wünschte ich mir, auf eine Zeit nach Wien fliehen zu können, um mehrere Ruhe zur Arbeit zu haben. Dann der Lärm auf den Gassen von dem allgemeinen Verkaufsvolk ist unausstehlich. Ich arbeite jetzt so an zwei Sinfonien. Ich werde aber, um mehr Ruhe zu haben, mir ein Zimmer weit von der Stadt mieten müssen. Neunzehn Monate verbringt Joseph Haydn bei seinem ersten Aufenthalt in London. 19 Monate, in denen er die Musikliebe der Engländer erfahren, die Bewunderung der musikalischen Fachwelt genießen und nicht zuletzt die vielfältige Zuneigung einer ganzen Reihe englischer Verehrerinnen erleben darf. Mit einer offenbar Haydn-begeisterten, erheblich jüngeren Dame namens Rebecca Schroeter hätte sich der 60-Jährige, wäre er nicht schon verheiratet gewesen, auch eine Ehe vorstellen können. My dearest, I shall be happy to see you to dinner either tomorrow or Tuesday. Mein Liebster, ich wäre glücklich, Sie morgen oder Dienstag zum Abendessen zu sehen, je nachdem, was für Sie am bequemsten ist. Ich bin wirklich gespannt darauf, Sie zu sehen, und ich möchte Ihre Gesellschaft so viel wie möglich genießen. Indeed, my dearest Haydn, in der Tat, mein liebster Haydn, ich fühle für Sie die liebevollste und zärtlichste Zuneigung, zu der das menschliche Herz fähig ist. Nicht nur Konzerte machen Haydn auf der Insel bekannt. Verleger kommen auf ihn zu und bitten ihn um Bearbeitungen von Volksliedern, vor allem aus Schottland. Es sind unaufwendige und ordentlich bezahlte Arbeiten. Haydn schafft mitunter 6 bis 8 solcher Lieder am Tag. Auf diese Weise entstehen mehrere Sammlungen mit Hunderten von Bearbeitungen Haydns, die wiederum auf den Klavieren in Tausenden von britischen Wohnzimmern stehen. Dort, wo durchs Ried das Bächlein zieht und silbern blinkt vom Blühen, da liegt im Grund von Blumenbund ein Blätzchen still. Im Juni 1792 verlässt Haydn nach ca. 1,5 Jahren London. Er wird noch ein weiteres Mal, wenige Jahre später, in die Stadt seiner größten Erfolge reisen, sich abermals länger dort aufhalten. Doch zunächst muss er zurück. Fürst Esterhazy, dem er immer noch verpflichtet ist, wünscht die Anwesenheit seines berühmten Angestellten bei der Krönung von Franz II., dem neuen Kaiser des Reichs. Haydns Rückreise von London nach Frankfurt, dem Ort der Kaiserkrönung, führt über Bonn. Dort kommt es 1792 anlässlich eines Frühstücks, das die Hofkapelle Haydn zu Ehren gibt, zu einer Begegnung, die Folgen haben wird. Der 22-jährige Beethoven zeigt Haydn eine seiner Kompositionen. Und Haydn sagt zu, den jungen Musiker zu unterrichten. Beethoven wird bald darauf Bonn für immer verlassen und nach Wien übersiedeln. Vielleicht der Vermittler dieser Begegnung, auf jeden Fall mit beiden gut bekannt, ist der erwähnte Johann Peter Salomon. Wie die Beethovens, Vater und Sohn, war auch er Mitglied der Bonner Hofkapelle, bevor er das Rheinland letztlich Richtung England verlassen hatte. Er hatte nicht nur Haydn nach London gelockt, sondern als Impresario für die materielle Basis einer herausragenden Phase der Londoner Musikkultur gesorgt, mit Umsicht, Menschenkenntnis und einem im Dienste der Musik stehenden geschäftlichen Gespür das dortige Musikleben mitgeprägt. Eine Marmorplatte in Westminster Abbey trägt noch heute die Inschrift Johann Peter Salomon, Musician. Born 1745, died 1815. He brought Haydn to England in 1791 and 1794. Während Haydn bei seinem zweiten Londoner Aufenthalt von 1794 bis 1795 seine Erfolge gleichsam wiederholen kann, er ein erhebliches Vermögen verdient und seine Musik dort noch beliebter wird, sorgt der junge Beethoven in Wien für Furore. Zunächst als Pianist, bald aber auch als Komponist. Seine erste Sonate widmet er Haydn, dem Lehrer. Und er schreibt, damals nicht unüblich, Variationen über ein besonderes, sehr populäres Thema. Beethoven lebt und arbeitet als Interpret, als Komponist und auch als Lehrer. Es ist die Einkommensquelle, die er am wenigsten mag, zeitraubend und unkreativ. Dennoch nimmt er gelegentlich Schüler an, und einen aus rein persönlichen Gründen. Der 19-jährige angehende Musiker Ferdinand Ries bekommt wöchentlich 3 Stunden Privatunterricht. Auch Ries stammt wie Beethoven aus Bonn. Und Beethoven fühlt sich wohl Ries' Vater verpflichtet, der ihm in Zeiten der Not besonderen Beistand geleistet hatte. Der junge Mann wird Schüler, Vertrauter, Agent und Sekretär Beethovens. Ries' Weg führt ihn viele Jahre später, 1813, nach London, wo er auf den alten Bonner Bekannten Salomon trifft. Die Rolle, die dieser knapp 20 Jahre zuvor für Haydn gespielt hatte, übernimmt Ries nun für Beethoven. Es geht darum, dem neuen Star den Boden zu bereiten und ihn nach London zu locken. Schon 1803 hatte es Kontakte von Beethoven zur englischen Musikszene gegeben. Wie im Fall Haydn interessierten sich Verleger dafür, ihn für Bearbeitungen schottischer Volkslieder zu gewinnen. Beethoven übernimmt den noch besser als bei Haydn bezahlten Nebenjob gern. Doch ist man über das Ergebnis uneins. Der schottische Verleger George Thomson, angewiesen auf den Absatz der von ihm verlegten Musik, wünscht sich für seine Kundschaft etwas leichter spielbare Fassungen, in denen etwa in der rechten Hand nur die Melodiestimme zu spielen sei. Die Ritornelle und Begleitungen sind im Allgemeinen ausgezeichnet. Ich war begeistert. Aber, mein lieber Monsieur, es gibt einige, die für unser Publikum viel zu schwierig sind. Es ist eine Tatsache, dass sich hier unter 100 jungen Damen keine einzige findet, die die Begleitung einer Melodie überhaupt genauer ansehen mag, wenn sie so schwierig ist. Doch Beethoven, dessen klare Sprache bis zur Schroffheit reichen kann, weist das Ansinnen zurück. Ich bin es nicht gewohnt, meine Kompositionen zu überarbeiten. Ich habe es nie getan, da ich davon überzeugt bin, dass sich jede noch so kleine Änderung auf den Charakter der Komposition insgesamt auswirkt. Es würde mir Kummer bereiten, würden Sie Verluste erleiden, aber Sie können mir nicht die Schuld geben, da Sie mich genauer über den Geschmack Ihres Landes und die geringen Fähigkeiten der Ausführenden hätten unterrichten müssen. Es ist sicher nicht Beethovens bestes Stück. In der Musikgeschichte bringt es ihm eher wenig Lorbeer ein. Dafür aber ist es eines seiner prominentesten und erfolgreichsten. Wellingtons Sieg oder die Schlacht bei Vittoria lautet der Titel. Es feiert den englischen Sieg über Napoleons Truppen in Spanien. Für das Publikum ein national bedeutendes Ereignis. Und daher Anlass für den geschäftstüchtigen Maschinenkonstrukteur Johann Nepomuk Mälzel, Beethoven um die hitträchtige Komposition zu bitten. Mälzel war bekannt. Seine mechanischen Flötenspieler und Singvögel erregten international Aufsehen. Edgar Allan Poe wird sich später in einem berühmt gewordenen Essay mit Mälzels sogenanntem Schachtürken auseinandersetzen. Prunkstück der Werkstatt Mälzels? Eine gewaltige Musikmaschine, die er Panharmonikum nennt. Vielleicht liegt der gemeinsamen Arbeit ein Deal zugrunde. Der Komponist liefert dem Automatenbauer ein zugkräftiges Stück für seine Maschine. Der Konstrukteur fertigt für den fast tauben Beethoven Hörhilfen an. Die sind heute im Beethoven-Museum in Bonn zu besichtigen. Auch wenn Beethoven im London der 1810er Jahre längst kein Unbekannter mehr ist, diese Komposition, die Beethoven auch für großes Orchester bearbeitet, ist eine nationale Sensation. Dieser Mann musste nach London kommen. Er musste für London komponieren. Am 8. März 1813 war dort die Philharmonic Society gegründet worden. Einer der Gründungsmitglieder ist der Heidenvertraute Johann Peter Salomon, der auch das Eröffnungskonzert leitete. Auf dem Programm standen je eine Sinfonie von Haydn sowie von Beethoven. Und was könnte es Größeres geben, als Beethoven zur Komposition eines Orchesterstücks exklusiv für London zu bewegen? In einem Brief vom 9. Juni 1817 macht der von der Gesellschaft beauftragte Ferdinand Ries, sein ehemaliger Schüler also, dem Komponisten ein Angebot. Lieber Beethoven, wir möchten Sie gerne nächsten Winter unter uns hier in London haben. Freunde werden Sie mit offenen Armen empfangen, und Ihnen wenigstens einen Beweis davon zu geben, habe ich den Auftrag, Ihnen im Namen der Direktion der Philharmonischen Gesellschaft 300 Guineas unter folgenden Bedingungen anzutragen. Erstens, Sie sollen nächstkommenden Winter hier in London sein. Zweitens, sollen Sie für die Philharmonische Gesellschaft 2 große Sinfonien schreiben. In dem ausführlichen Schreiben sind auch die Ankündigung eines Vorschusses, die Erinnerung an das Angebot, ein Oratorium in englischer Sprache verlegen zu lassen, und die Aussicht auf einen Opernauftrag für London enthalten. Doch Beethoven, der in finanziellen Angelegenheiten mitunter sehr kleinteilig argumentiert, stellt weitere Forderungen. Erstens. Ich werde in der ersten Hälfte des Monats Januar 1818 spätestens in London sein. Zweitens. Die zwei großen Symphonien, ganz neu komponiert, sollen dann fertig sein und das Eigentum der Gesellschaft einzig und allein sein und bleiben. Drittens. Die Gesellschaft gibt mir dafür 300 Guineen und 100 Guineen für die Reisekosten. Viertens. Da ich gleich an der Komposition dieser großen Symphonien zu arbeiten anfange, so weiset mir die Gesellschaft die Summe von 150 Guineen hier an, damit ich mich mit Wagen und anderen Vorrichtungen zur Reise ohne Aufschub versehen kann. Diese Forderung scheint der Leitung der Philharmonischen Gesellschaft überzogen. Man beschließt, über das ursprüngliche Angebot nicht hinauszugehen, und der Kontakt zu Beethoven schlummert trotz herzlicher und persönlicher Verbindung ein. Dass die englische Musikszene Beethoven in besonderer Weise verbunden ist, zeigt auch eine Geste der Klavierbaufirma Broadwood. Sie schenkt Beethoven einen ihrer neuartigen, sehr klangstarken Instrumente. Allein die Tatsache, dass das Instrument per Schiff bis nach Triest, dann auf dem Landweg aufwendig nach Wien transportiert werden musste, zeigt, welches Maß an Wertschätzung von Seiten musikinteressierter Engländer hier vorgelegen haben muss. Doch zurück zum Angebot eines Aufenthalts in London und der Anfrage zur Komposition von zwei Sinfonien. Die Korrespondenz darüber stammt aus dem Jahre 1817. Bis dahin hatte Beethoven 8 Sinfonien veröffentlicht. Die Anfrage bezieht sich auf neue Werke, mithin also zumindest eine 9. Sinfonie. Tatsächlich beginnt er 1817 mit ersten Skizzen zu jenem Werk, das Musikgeschichte schreiben sollte. Beethoven würde gern nach London reisen und für London arbeiten. Andererseits scheinen gewisse Ängste dem Neuen, dem Unbekannten gegenüber existiert zu haben. Wenn man bedenkt, dass der Musiker mittlerweile nahezu gehörlos ist, ist dies nur allzu verständlich. Dennoch unternehmen beide Seiten einen weiteren Versuch, das Projekt eines Londoner Beethoven-Besuchs zu realisieren. Was würde mir wohl die Harmoniegesellschaft für ein Honorar für eine große Sinfonie antragen? Schreibt Beethoven 1822, 5 Jahre nach dem ersten Versuch, an Ries. Noch immer hege ich die Gedanken, doch noch nach London zu kommen, wenn es nur meine Gesundheit leidet. Vielleicht kommendes Frühjahr? Und wieder setzt sich die Philharmonic Society zusammen und beschließt: Resolved that an offer of 50 pounds be made to Beethoven for a symphony. Es wurde beschlossen, Beethoven ein Angebot von 50 Pfund für eine Symphonie zu machen. Er hat die Erlaubnis, nach Ablauf von 18 Monaten nach Erhalt darüber frei zu verfügen. Es wird vereinbart, dass sie im nächsten März eintreffen soll. Beethoven wird niemals englischen Boden betreten. Vor allem seine diversen, immer gravierender werdenden Krankheiten halten ihn von solch einer Reise ab. Die Uraufführung der 9. findet in Wien statt, trotz der vertraglichen Verabredung mit London. Erst im Winter 1824, ein gutes halbes Jahr nach der Wiener Premiere, trifft die Partitur in London ein. Es ist ein absolutes Kuriosum der europäischen Kulturgeschichte, dass ausgerechnet die Hymne der Europäischen Union, der Großbritannien heute nicht mehr angehört, ihren Ursprung in einem Kompositionsauftrag hat, der aus England kommt. Beethoven wird der beliebteste Komponist symphonischer Musik im England des frühen 19. Jahrhunderts. Zur gleichen Zeit wird die aufblühende romantische Musik dort ebenfalls begeistert aufgenommen. Ihr Protagonist im Bereich der Oper ist Karl Maria von Weber, dessen Freischütz 1821 in Deutschland eine mächtige Wirkung entfaltet. Der Schriftsteller, Komponist und Musikkritiker E.T.A. Hoffmann hat die Uraufführung persönlich erlebt. Das Publikum erkannte den Wert der genialen Musik von Anfang bis zu Ende an. Und von der Ouvertüre bis zum Schlusschor ward jedes einzelne Stück ohne Ausnahme lebhaft beklatscht und der Komponist stürmisch gerufen. Es flogen Gedichte und Kränze in verdienter Fülle. Und Heinrich Heine, zur Zeit der Premiere ebenfalls in Berlin, spottet: Wenn Sie vom Halleschen nach dem Oranienburger Tore und vom Brandenburger nach dem Königstore, ja, selbst wenn Sie vom Unterbaum nach dem Köpenicker Tore gehen, hören Sie jetzt immer und ewig dieselbe Melodie. Das Lied aller Lieder, den Jungfernkranz. Die Begeisterung muss in London vergleichbar gewesen sein. Die Oper wird zeitweise an 4 Häusern gleichzeitig gegeben. Von verschiedener Seite versucht man, auch Weber zu einem London-Aufenthalt zu bewegen. Und der macht sich wirklich auf. Im Gepäck das Auftragswerk zu einer den Verhältnissen angepassten neuen Oper. Mit dem englischen Dampfschiff Fury erreicht er Dover. Über die Weiterreise berichtet er: Die Wiesen mit dem schönsten Grün bedeckt, die Gärten mit blühenden Blumen, alle Gebäude von einer Eleganz und Nettigkeit, die großen Flüsse besät mit Schiffen aller Größe, die zierlichen Landhäuser, belebten Straßen. Kurz, eine wahrhaft einzige Fahrt. Und er fährt fort, seine positiven Eindrücke auch auf die menschlichen Begegnungen ausdehnend. Die ganze englische Weise ist meiner Natur sehr vertraut. Und mein bisschen Englisch, in dem ich unglaubliche Fortschritte mache, ist mir von dem unglaublichsten Nutzen. Doch Weber malt in seinen brieflichen Berichten die Situation schöner, als sie ist. Denn es geht ihm nicht gut. Er leidet an Tuberkulose im fortgeschrittenen Stadium, was ihn aber weder von der Probenarbeit abhält, noch an der Wahrnehmung gesellschaftlicher Pflichten hindert. Wenn er ein Theater betritt, jubelt man, sobald er erkannt wird. Kann man mehr Enthusiasmus, mehr Liebe verlangen und hoffen? Sind das die kalten Engländer, die mich so aufnehmen? Oberon heißt das Werk für London und es wird am 12. April 1826 im Royal Opera House am Covent Garden mit großem Beifall uraufgeführt. Weber ist deutlich jünger als Beethoven und er weiß, dass er bald sterben muss. Freunden gegenüber hatte er bereits vor Antritt der Reise bekannt: Ob ich reise, ob ich nicht reise, bin ich in einem Jahre ein toter Mann. Wenn ich aber reise, haben meine Kinder zu essen, wenn der Vater tot ist, während sie hungern, wenn ich bleibe. Nur wiederkommen möchte ich. Dann geschehe in Gottes Namen Gottes Wille. Aber dort sterben, das wäre hart. Weber überfordert sich. Begründet durch die erklärte Absicht, Geld zu verdienen, um die Familie versorgen zu können, schont er sich trotz seines Zustands nicht. Das wird später von deutscher Seite zu einem bösartigen Narrativ führen. Die Engländer hätten Weber, wie übrigens auch Händel und Haydn, nur ausgebeutet. Man habe nicht auf die Kunst, sondern nur auf das Geldverdienen geschielt. Die Engländer hätten aus Gier die Heroen deutscher Kunst gewissermaßen zu Tode gehetzt. Webers Gesundheit verschlechtert sich rapide. Wenige Tage vor der geplanten Rückreise in die Heimat stirbt der erst 39-jährige Komponist in der Nacht zum 5. Juni 1826 in London, ein Dreivierteljahr vor Beethoven. Seine Asche bleibt vorerst in England, dessen nationale Hymne auch er bearbeitet hatte. Darauf, wie er Jahre später mit großem Pomp doch noch in seine Heimat Dresden überführt werden wird, werden wir noch zu sprechen kommen. Hatten schon Webers Kompositionen deutlich auf den Geschmack des englischen Publikums reagiert, so ist dies bei der Musik von Felix Mendelssohn Bartholdy noch weit mehr der Fall. Mendelssohn zählt zu einer neuen Generation von Musikern und er ist hochbegabt. Im Alter von 17 Jahren schreibt er im Sommer 1826, dem Sommer, in dem Weber in London stirbt, die Ouvertüre zu einem Drama Shakespeares, der dichterischen Entdeckung der Romantiker. Ganz im Stil der englischen Masques, in denen Schauspiel und Orchestermusik sich ergänzen und eng verzahnen, entsteht die Musik zu A Midsummer Night's Dream. Mendelssohn besucht als 20-Jähriger zum ersten Mal die Insel. Er ist auf einer vom Vater finanzierten Bildungsreise. Der mit der Familie befreundete Ignaz Moscheles, Komponist, Pianist und gelegentlicher Mitarbeiter Beethovens, stellt Kontakte zur Londoner Musikszene her. So betritt Mendelssohn in London ein vorbereitetes Feld. Er reüssiert als Solist wie als Komponist. Auch seine Musik zum Sommernachtstraum führt er auf. Und zwar mit einem Taktstock dirigierend, was in jener Zeit neuartig und ungewohnt ist. Das in Sachen Shakespeare besonders sachkundige Publikum zeigt sich beeindruckt. Und die Kritik notiert, die Ouvertüre sei sparkling with genius and rich in effect, some parts playful and sylph-like, Others lofty and solid. Genial und wirkungsvoll. Einige Teile verspielt und sylphenartig, andere vornehm und gediegen. The whole indicating that the musician has studied the poet, has entered into his thoughts and even caught some of his imagination. Das Ganze zeigt, dass der Musiker den Dichter studiert hat, in dessen Gedanken eingedrungen ist und sogar einiges von dessen Fantasie erfasst hat. Mendelssohns Englandreise endet nicht mit dem Erfolg in London. Seine Neugier auf das Land geht über das großstädtische Leben, die Metropole hatte damals bereits über 1 Million Einwohner, hinaus. Ich habe eine große Reisekarte gekauft und suche den Weg nach Schottland. Wohin mich sehr verlangt, weil ich mancherlei dort zu komponieren denke. Die Dudelsäcke und die Echos sollen sich ganz wunderlich ausnehmen. So macht er sich im Sommer 1829 auf, um mit seinem Freund Karl Klingemann den rauen Norden zu bereisen. Wie er brieflich nach Hause berichtet, besteht sein Gepäck vor allem aus einer Harke für Volksmelodien, einem Ohr für die schönen, duftigen Gegenden und einem Herz für die nackten Beine der Bewohner. Hochlandskneipe an der Tammelbrücke. Wilde Wirtschaft. Der Sturm heult, saust und pfeift draußen hin und her, schlägt unten die Türen zu und die Fensterläden auf. Da hallt das Gespräch aus der Knechtstube unten herauf. Die singen betrunkene Lieder und lachen. Dazu Hunde bellen. Und trotz alle des Wind- und Wasserlärms, trotz des Knechtgesprächs und Türklappens, ist es still. Still und sehr einsam. Ich möchte sagen, dass die Stille durch den Lärm durchklingt. Heute ist der trübste, traurigste Regentag. Ganz durchnässt sind Erde und Himmel und Regimenter von Wolken ziehen noch in Reih und Glied heran. Gestern war ein wunderschöner Tag. Wir gingen von Felsen zu Felsen, viel Wasserfälle, schöne Täler mit Flüssen, dunkler Wald und Heide mit rotem Kraut. Wir fuhren in offenem Einspänner des Morgens und gingen später 21 Meilen zu Fuß. Das Land ist breit, weit, dick bewachsen und belaubt. Von allen Seiten stürzen reiche Wasser unter den Brücken vor. Wenig Korn, viel Heide mit braunen und roten Blumen. Schluchten, Pässe, Kreuzwege, schönes Grün überall. Tiefblaues Wasser, aber alles ist ernst, dunkel, sehr einsam. Dreierlei Stillen regieren hier überhaupt. In den Bergen rauscht's voll Wasser, aber es ist ernsthaft still. Im Meere zwischen den Inseln schlagen die Wellen, aber es ist trostlos still. In den vollen Ebenen fliegen die Dampfschiffe, aber es ist sanft und in Erholung still. Das erste sind wüste Gesellen, die wollen nichts lernen und nicht arbeiten. Das zweite sind abgesetzte Götter, die schmollen. Das letzte sind fromme Kinder nach gutem Tagewerk. Felix Mendelssohn wird später zum absoluten Star, zum absoluten Liebling der Engländer. Er wird gefeiert wie vor dem nur Händel. Nicht nur seine Musik, auch seine neuartige Dirigiertechnik, ebenso sein Spiel auf der Orgel, werden in England stilbildend. Insgesamt 10-mal besucht er die Insel. Schon die Titel seiner Werke, etwa die soeben verklungene Hebriden-Ouvertüre oder die Schottische Symphonie, deuten auf Mendelssohns große Bewunderung für die landschaftlichen Besonderheiten. Gleichzeitig besitzt die Musik eine Leichtigkeit, mitunter gar Schwerelosigkeit, die von vielen Engländern geschätzt, von manchem deutschen Kollegen dagegen verachtet wird. Felix Mendelssohn Bartholdy hat uns gezeigt, dass ein Jude von reichster, spezifischer Talentfülle sein, die feinste und mannigfaltigste Bildung, das gesteigertste, zart empfindende Ehrgefühl besitzen kann, ohne es je ermöglichen zu können, auch nur ein einziges Mal die tiefe, Herz und Seele ergreifende Wirkung auf uns hervorzubringen, welche wir von Kunst erwarten. Richard Wagner ist es, der Mendelssohn und dessen jüdischen Kollegen funkelnde Oberflächlichkeit und fehlende Energie vorwirft. Jeder von ihnen hat so viel mit sich und mit der Schwierigkeit, seine künstliche Stellung zu behaupten, zu tun. Es scheint, dass sie sich in dieser Stellung nur wie eine Übergangsperiode ausfüllend empfinden, während sie mit dem deutschen Kunstideale, dem wieder alles Edle doch einzig zustrebt, nichts Rechtes anzufangen wissen, weil es ihnen im tiefsten Grunde ihrer Natur fremd ist. Eine gefährliche Beweisführung. Denn im tiefsten Grunde der Natur versagt eben auch die Kraft des Arguments. Der tiefste Grund von Musik kann offenbar nur erfüllt werden. Wer dazu nicht die, man möchte ergänzen, biologischen Voraussetzungen mitbringt, hat keine Chance und wird a priori vom Diskurs um musikalisch ernsthaften Ausdruck ausgeschlossen. Auch aus persönlichen Gründen mag Wagner Mendelssohn nicht. Nicht sein Talent, seine Weltgewandtheit, seine Herkunft aus vermögender Oberschicht, seine intellektuelle Souveränität, seine Eleganz. Vor allem stößt ihm die Verehrung der Engländer für den Kollegen auf. Eine Verehrung, die er selbst nicht erfährt. Als Mendelssohn im Alter von nur 38 Jahren stirbt, kommentiert Wagner das mit der Bemerkung, dass der Tod seinem Schützling zur rechten Zeit die Augen zudrückte. Wagner versucht zwar mit einer bombastischen Orchesterbearbeitung von Rule Britannia, der inoffiziellen Hymne der Briten, beim englischen Publikum zu punkten, doch der Erfolg will sich nicht recht einstellen. Als er 1855, schon einige Jahre nach Mendelssohns Tod, in London weilt und Konzerte gibt, spürt er allzu deutlich die noch immerwährende geistige Präsenz des ungeliebten Kollegen. Ein Publikum, welches niemals aus sich herausgebracht werden kann. Das Ergreifendste ganz so wie das Langweiligste hinnimmt, ohne irgendwie zu verraten, dass es einen wirklichen Eindruck empfangen habe. Dazu dieser ganze lächerliche Mendelssohn-Kultus, die ganze freche Scheinheiligkeit dieses absurden Volkes. Wagners musikalischer Held dagegen ist Karl Maria von Weber. Und als die Asche des in England verstorbenen Komponisten 18 Jahre nach dessen Tod überführt, heimgeholt wird, ist es Wagner, der in Dresden die Grabrede hält und dabei einige Spitzen gegen die stolze Nation zu setzen versucht. Hier ruhe denn. Hier sei die prunklose Stätte, die uns deine teure Hülle bewahre. Und hätte sie dort in Fürstengrüften geprangt, im stolzesten Münster einer stolzen Nation. Wir wagten doch zu hoffen, dass du ein bescheidenes Grab in deutschem Boden dir lieber zur letzten Ruhestätte erwählt. Du gehörtest ja nicht jenen kalten Ruhmsüchtigen an, die kein Vaterland haben, denen das Land der Erde das Liebste ist, in welchem ihr Ehrgeiz den üppigsten Boden für sein Gedeihen findet. Richard Wagner kann sich in seiner pathetischen Grabrede einen deutlichen Seitenhieb auf das Musikbusiness in England, dem Weber ja bewusst und freiwillig gefolgt war, nicht verkneifen. Zog dich ein verhängnisvoller Drang dorthin, wo selbst das Genie sich zu Markte bringen muss, um zu gelten, so wandtest du zeitig genug sehnsuchtsvoll deine Blicke nach dem heimatlichen Herde zurück. Nie hat ein deutscherer Musiker gelebt als du. Nun lässt der Brite dir Gerechtigkeit widerfahren, aber lieben kann dich nur der Deutsche. Du bist sein. Ein schöner Tag aus seinem Leben, ein warmer Tropfen seines Blutes, ein Stück von seinem Herzen. Wer will uns tadeln, wenn wir wollten, dass deine Asche auch ein Teil seiner Erde, der lieben deutschen Erde sein sollte? Es ergibt sich jenes fatale Gebräu aus deutschem Kunstglauben, englandfeindlichem Nationalismus und antisemitischem Rassismus, das knapp 100 Jahre später auch zum Holocaust führen wird. Bereits in der Erzählung »Eine Pilgerfahrt zu Beethoven« hatte Wagner den Typus des dummen, eitlen, nervig-snobistischen Engländers ausgiebig karikiert. Es ist ein Baustein des schon erwähnten Modells. Die Engländer hätten die deutschen Musiker mangels eigener Talente nur ausgenutzt. Aus der in Berlin 1940 erschienenen Schrift »Das Land ohne Musik«: Was steckt hinter all den gepriesenen Vorzügen des englischen Lebens? Was ist der Kern der berühmten englischen Freiheit? Antwort: Überall Lüge, Heuchelei, Pharisäertum. Das Verhältnis des Engländers zu Gott und der Welt, die Beziehungen zwischen den Geschlechtern, englische Kunst, englisches Theater, überall eine oberflächliche Scheinkultur, überall ein krasser Nützlichkeitsstandpunkt, ein schlecht verhüllter, nackter Egoismus. Und sucht man nach dem tiefsten Beweggrund für die sich aufdrängenden Tatsachen, so lautet er: Die Engländer haben keine Musik. Was bedeutet das? Sie haben keine Seele. Wagners eigene Musik setzt sich in England nur langsam und spät durch. Die Gattung Oper ist dort weniger populär. Und wenn schon Oper, dann italienisch. So kommt es erst 1870 zur ersten Premiere einer Wagner-Oper auf englischem Boden. Der Fliegende Holländer wird unter dem Titel L'Olandese Danato aufgeführt, in italienischer Sprache. Konnte Clara Schumann, Komponistin, Pianistin, Gattin und ab 1856 Witwe von Robert Schumann, mit dem Holländer noch etwas anfangen. Mit Wagners Tristan konnte sie es nicht. Das ist das Widerwärtigste, was ich in meinem Leben gesehen und gehört. Den ganzen Abend einen solchen Liebeswahnsinn mit ansehen und hören zu müssen, wobei sich einem jedes Sittlichkeitsgefühl empört und darüber das Publikum nicht allein, sondern auch die Musiker entzückt zu sehen, Das ist doch das Traurigste, was mir noch je in meinem Künstlerleben vorgekommen ist. Ich hielt bis zum Schluss aus, wollte es ganz gehört haben. Den ganzen zweiten Akt hindurch schlafen und singen die beiden, den ganzen letzten Akt stirbt der Tristan, volle 40 Minuten, und das nennen sie dramatisch. Für Clara Schumann, deren Karriere als Pianistin nach dem Tod ihres Mannes einen erstaunlichen Aufschwung erlebt, wird England zum wichtigsten Ort ihrer späten Jahre. Von Clara Schumann und ihrer Wirkung auf den englischen Musikernachwuchs erzählen wir in der folgenden, dritten Stunde der Langen Nacht über die Liebe der Engländer zur deutschen Musik. Davon, wie sich langsam eine Wende in der Musikkultur Britanniens ankündigt. Denn mit Gilbert Sullivan, Edward Elgar, Ethel Smythe, im 20. Jahrhundert vor allem mit Benjamin Britten, erleben die englische Musik und englische Musiker 200 Jahre nach Purcells Tod eine Wiedergeburt, bei der übrigens Richard Wagner indirekt doch noch eine positive Rolle spielt. Schumann hatte sich mittags 2 Uhr aus seiner Schlafstube geschlichen und war direkt nach dem Rheine zugegangen, von wo aus er sich in der Mitte der Brücke in den Fluss stürzte. Glücklicherweise war er schon am Eingang der Brücke aufgefallen, und zwar dadurch, dass er, da er kein Geld bei sich hatte, sein Taschentuch als Pfand abgab. Mehrere Fischer, die ihn deshalb mit den Augen verfolgten, nahmen sogleich nach dem Sprung einen Kahn und retteten denselben glücklich. Es ist eine menschliche Tragödie, die am 27. Februar 1854 in Düsseldorf einen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Robert Schumann, bekannter Komponist und Musikdirektor der Stadt, unternimmt einen Versuch, sich selbst zu töten. Er ist ohne Mantel und in Filzschuhen, was mir aufgefallen wäre, wenn nicht Rosenmontag und skurrile Verkleidung an diesem Tag nichts Besonderes gewesen wäre. Schumann leidet seit langem unter Depressionen, Wahnvorstellungen und Schuldgefühlen. Eine genaue Diagnose ist bis heute Gegenstand ebenso medizinhistorischer wie musikwissenschaftlicher Spekulation. Bald darauf wird er auf eigenen Wunsch in eine psychiatrische Anstalt bei Bonn eingeliefert, wo er die letzten 1,5 Jahre seines Lebens verbringt. Seine Frau Clara, geborene Wieg, ist vor allem als Pianistin berühmt. Schon als Kind gab sie Konzerte vor großem Publikum, bevor sie sich im Streit von ihrem Vater und Lehrer trennte, um Robert zu heiraten. Sie ist 36 Jahre alt, als ihr Mann stirbt. Von nun an ist sie für Erziehung und Unterhalt ihrer Familie allein verantwortlich. Für 7 Kinder hat sie zu sorgen und nimmt ihre in den letzten Jahren reduzierte Konzerttätigkeit in großem Umfang wieder auf. Das bevorzugte Ziel ihrer Konzertreisen: England. George Bernard Shaw, damals als Musikkritiker unterwegs: Ich kann mich erinnern, dass ich erstmals Madame Schumann hörte und noch ehe sie den ersten Satz von Schuberts C-Dur impromptu beendet hatte, erkannte, von welch edler Schönheit und poetischer Beseeltheit ihr Spiel war. Ein Künstler solchen Ranges ist der heilige Gral, nach dem jeder Kritiker zeitlebens sucht. Noch im letzten Lebensjahr ihres Mannes, als dieser schon in Bonn-Endenich untergebracht ist, unternimmt Clara eine erste Tournee nach England, gibt dort 26 Konzerte in 2,5 Monaten. Mir fiel heute wieder einmal auf, wie feinsinnig hier so viele Menschen sich gegen mich und über meine Kunst äußern, was mir zum Beispiel in Frankfurt selten genug passiert. Die Engländer haben eine merkwürdig lebendige Empfindungsweise. Es scheint, dass das steife Formenwesen im Allgemeinen ihr Empfinden in ihr Innerstes zurückdrängt. Und lassen Sie sich einmal gehen, dann bricht alles Gefühl mit viel größerer Lebendigkeit hervor, als es bei uns Deutschen der Fall ist. Wie die Familie Mozart 100 Jahre zuvor, spielt auch Clara Schumann nicht nur vor großem Publikum in öffentlichen Konzerten mit bisweilen 4000 Zuhörern. Auch sie wird eingeladen, vor der Königin Victoria, die einer ganzen Epoche ihren Namen verleiht, zu musizieren. Doch die Verhältnisse, sprich das Musikinteresse der königlichen Familie, scheinen sich seit dem Besuch der Mozarts gründlich gewandelt zu haben. London, April 1872. Ich musste noch einige Tage zugeben, weil die Königin mich zum Spiel im Buckingham Palace eingeladen. Das war ein unglaubliches Konzert. 700 Personen waren geladen. Etwa 100 Personen waren im Saale, und zwar zum größten Teile hinter leeren Stühlen stehend. Die Königin begrüßte uns gar nicht, saß halb in das Zimmer gekehrt, sprach unausgesetzt, hörte nur immer die letzten Takte von jedem Stück und applaudierte dann ein wenig. Wie sah sie aus? Mit weißer Mullhaube, ganz gewöhnlichem schwarz-seidenem Kleide. Während der Musik hörte man noch überdies das Gemurmel der übrigen 600 Menschen in den Nebensälen. Das Unglaublichste geschah nach dem ersten Teil. Die Königin stand auf, um Tee zu nehmen. Und als Zwischenmusik ertönte erst ein Potpourri der königlichen Bande und dann legten zwei Backpipers im Nebensaal los. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Begriff erst gar nicht, was es war. Bis Madame Neruda mir erzählte, dass diese Musik der Königin Lieblingsmusik sei. Ich war außer mir, wäre am liebsten gleich fortgelaufen. Nun begann der zweite Teil. Und schon hatte die Königin sich halb wieder auf ihren Stuhl gesetzt, als ihr wohl einfiel, sie müsste uns etwas sagen. So kam sie denn, begann mit einer leichten Kopfneigung bei mir mit den Worten »sehr schön gespielt«, wobei sie den Blick rundum, wir standen alle nebeneinander, gehen ließ und sich wieder zurückzog auf ihren Stuhl. Als alles vorüber war, sagte sie uns kein Wort des Dankes. Das war mir im Leben noch nie passiert. Nun, mich sieht diese Königin nicht wieder bei sich. So viel weiß ich. Ein Zorn der selbstbewussten Künstlerin, der sich nur auf die snobistische und kunstferne Elite des Königshauses bezieht. Die einfachen Konzertbesucher erlebt sie durchaus anders. Ebenso ihre oft privaten Gastgeber. Das Publikum hat mich enthusiastischer denn je aufgenommen. Übrigens liebe ich den englischen Charakter sehr. Der Engländer ist erst kalt, schwer zugänglich, aber einmal warm ist er es für immer, zu jeder Freundschaft fähig. Ich hatte einige Menschen recht lieb gewonnen. Im Alter von 68 Jahren verabschiedet sich Clara Schumann von England nach insgesamt 19, manchmal ausgedehnten Konzertreisen auf der Insel. 26.03.1888, London. Letztes Popular. Wieder so nervös, aber brillant geschlossen. Und doch nahm ich mir vor, es solle der Schluss für England sein und war traurig über alle Beschreibung. Wie schwer ist es doch, freiwillig aufzuhören, wenn man doch noch könnte. Aber gewiss ist es das Richtige. Meine Gesundheit hält solche Kämpfe nicht lange mehr aus, das fühle ich. 3 Jahre nach ihrem Englischen nimmt sie auf dem Festland ihren endgültigen Bühnenabschied. Arbeitet jedoch weiter als Klavierpädagogin. Clara Schumann lehrt in Frankfurt am Main. Das dort neu gegründete Hoch'sche Konservatorium zählt bald nach Leipzig und Berlin zu einem der Zentren professioneller Musikausbildung. Ihre Schüler und Schülerinnen sind international, doch besonders viele kommen aus Großbritannien. Adelina de Lara zum Beispiel stammt aus Cumberland. Als mittellose Waise, gestützt durch private Sponsoren, beginnt sie 1886 im Alter von 14 Jahren das Studium bei Clara Schumann. Sie hat Tonaufnahmen hinterlassen. Bei ihr hört man den zarten, aber bestimmten Anschlag, die niemals auf bloße Virtuosität gerichtete Spielweise, die auch das Klavierspiel ihrer Lehrerin ausgezeichnet haben muss. Musik. privilege of studying under Clara Schumann for 6 years after 1 year's preparation with her famous pupil Fanny Davis. Ich hatte das Privileg, nach einjähriger Vorbereitung bei ihrer berühmten Schülerin Fanny Davis 6 Jahre lang bei Clara Schumann zu studieren. Adelina de Lara hat jetzt meine Schule verlassen. Sie war eine meiner besten Schülerinnen. Und meine Tochter Marie glaubt insbesondere, dass sie eine bedeutende Zukunft haben wird. Clara Schumann gibt ihrer jetzt ehemaligen Schülerin ein Empfehlungsschreiben mit und Adelina de Lara, zurück in London, wird sofort für ein Konzert engagiert. The word of Clara Schumann was sufficient guarantee. Das Wort von Clara Schumann war eine ausreichende Garantie. Als der Moment für mich kam, mein Debüt vor einer der kritischsten Zuhörerschaften der Welt zu geben, nicht zu vergessen die berühmten Musiker, die im Künstlerzimmer zuhörten, das nur durch ein paar Schritte von der Bühne getrennt war, näherte sich Josef Joachim mir, der gerade mit dem Spielen fertig war, streckte die Hand aus und führte ein zitterndes, verängstigtes Mädchen zum Klavier. 19 Jahre ist Adelina de Lara alt, als sie 1891 mit diesem Konzert ihre Karriere beginnt. Ich wurde oft gefragt, ob Clara Schumann die Beherrschung verloren hat oder sich aufregte, wenn wir schlecht spielten. Oh nein, gar nicht. Wenn sie die Leistung nicht mochte, zappelte sie in einem Ausmaß, das sehr beunruhigte. Je mehr sie mit ihren Händen, Füßen und Schultern herumwirbelte, desto schlechter spielten wir. Und je schlechter wir spielten, desto mehr zappelte sie. Und sie würde kein Wort sagen, bis wir fertig waren. Dann folgte ein leises, aber sehr klares Gespräch. Wenn wir ihr gefielen, saß sie vollkommen still und bewegte keinen Finger. Wir wurden mit einem Lächeln und einem Klopfen auf die Schulter belohnt, was mein Herz immer erwärmte. Das Auftreten von Künstlern wie Clara Schumann in England hatte nicht nur das Heranwachsen einer neuen Generation interpretierender englischer Musiker und Musikerinnen zur Folge, auch die Gestaltung der Konzerte selbst, ihr Ablauf änderte sich mehr und mehr. Bis über die Mitte des Jahrhunderts hinaus waren gemischte Programme durchaus üblich. Zwischen einem Quartett, einer Opernarie und einer Violinsonate traten nicht selten improvisierende Comedians oder Rezitatoren auf, die für eine farbenreiche Auflockerung allzu ernster Programme zu sorgen hatten. Das Ende solcher bunten Programme wurde durch ein Konzert von Franz Liszt in London eingeleitet, der als einer der ersten bei seinem solistischen Auftritt 1840 auf die begleitende Unterstützung anderer Künstler verzichtete. Zudem war es lange Zeit üblich, sich während des Konzertes miteinander zu unterhalten. Eine Sitte, der sich Clara Schumann aktiv entgegenstellt. Ich hörte mitten im Stück auf und legte die Hände in den Schoß, bis sie ruhig waren. So tue ich's überall. Sag es gleich vorher, dass ich nur unter der Bedingung spiele, dass keine Konversation dabei stattfindet. Eine stärkere Konzentration auf die Musik ist die logische Folge. Musikalische Darbietungen behaupten mehr und mehr einen ernsthaften Anspruch. Ich werde geachtet hier. Und warum? Weil ich mir nichts gefallen lasse. Ein besonders inniges Verhältnis hatte Clara zu dem 10 Jahre älteren Felix Mendelssohn Bartholdy gepflegt. Der ebenso wie ihr Mann Robert früh verstorbene Komponist schätzte die hochbegabte Pianistin. Seine Auffassung von Musik entsprach der ihren sehr. Mendelssohn musizierte oft mit ihr als Solistin und leitete die Uraufführung des Klavierkonzertes der erst 16-jährigen Clara, die damals noch unter ihrem Mädchennamen Wieck auftrat. Beide teilten, wenn auch nicht zur gleichen Zeit, die Liebe zu England, seinen Bewohnern, seiner Landschaft. Sie hinterließen Spuren in der englischen Musikkultur durch Schüler und begeisterte Anhänger, die in einem noch nie dagewesenen Maß versuchten, die empfangenen Impulse weiterzutragen. Deutschland galt in England als Land der Musik. Die Aufführungszahlen von zeitgenössischen Kompositionen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zeigen eine große Beliebtheit von Beethoven, Weber, Spohr, Schubert und Schumann. Auch Franz Liszt tourt mehrfach ausgiebig durch England und Schottland. An erster Stelle steht jedoch Mendelssohn, dessen oft auf das Land bezogene Kompositionen einen besonderen Eindruck hinterlassen. Als einige Jahre nach dessen Tod in Leipzig ein Stipendium ausgeschrieben wird, das vor allem ausländischen Studenten das Musik- und Kompositionsstudium in Deutschland ermöglichen soll, bewirbt sich der junge Arthur Sullivan. Den ganzen Tag verbrachte ich in fieberhafter Erregung. Immer wenn es an der Tür klopfte, schlug mir das Herz bis zum Hals. Der Tag schleppte sich dahin, aber immer noch war kein Brief gekommen. Es wurde 2 Uhr, 3, 4, und allmählich verlor ich die Hoffnung. Doch schließlich, tock, tock, klopfte der Briefträger. Das Dienstmädchen ging an mir vorbei zum Briefkasten. Ein Brief für Sie, Master Sullivan, sagte sie. Ich nahm ihn, riss ihn auf und dann... Ich hatte gewonnen. Ich glaube nicht, dass ich in meinem Leben jemals wieder eine solche Freude erlebt habe. Arthur Sullivan wird der erste Stipendiat der Stiftung. Der 16-Jährige geht nach Leipzig, dem damaligen Mekka der Musik. Vom Herbst 1858 bis 1861 studiert er dort, nimmt am regen musikalischen Leben teil, lernt Orchesterleitung und legt mit einer eigenen Komposition seine Prüfung ab. Der in Stuttgart lebende englische Dirigent Nicholas Cock. Er war ganz jung, als er die Symphonie komponiert hat. Ich habe es mir angehört und ich muss sagen, die Symphonie ist richtig super schön. Man spürt wirklich so von Anfang an so den starken Einfluss von Mendelssohn, das ist klar. Aber wirklich, ich glaube, er war so Anfang 20, als er die Symphonie komponiert hat. Während wir Kirchen, Dampfmaschinen, Eisenbahnen, Baumwollspinnereien, Verfassungen, Ligen gegen die Getreidezölle und Parteiausschüsse machten, gaben wir uns damit zufrieden, Musik zu kaufen. Mir liegt nicht daran, die Ausländer auf Kosten der Engländer zu loben, aber sowohl von den Deutschen als auch von den Franzosen können wir in dieser Hinsicht noch einiges lernen. Der Weg in eine musikalische Zukunft, so Sullivan weiter, bestehe in der Ausbildung. Wir müssen gelernt haben, Musik zu schätzen. Und ein Verständnis für Musik muss der Aufführung vorausgehen. Geben Sie uns intelligente und gebildete Hörer, und wir werden Komponisten und Interpreten hervorbringen, die ihrer würdig sind. Mit der ersten Symphonie, die er mit Bezug auf Mendelssohns schottische, die irische Symphonie nennt, scheint sich ernsthaftes Komponieren in England wieder Bahn zu brechen. Das Werk wird 5 Jahre nach seiner Rückkehr aus Deutschland in London 1866 uraufgeführt. Selbst wenn Sullivan letztlich einen anderen, lukrativeren Weg geht. Mit seinem Textdichter William Schwenk Gilbert ein neues Genre kreiert und ein englisches Pendant zur buffonesken Operette Offenbachs für England schafft, scheint mittlerweile für genuin englische Musik der Boden bereitet. Auch die Orchesterkultur verändert sich. In den 1850er Jahren hatte der aus dem westfälischen Hagen stammende Karl Haller angefangen, in London reine Beethoven-Konzerte zu veranstalten. Der brillante Pianist, der als erster in England alle Beethoven-Sonaten zusammenhängend an mehreren Abenden präsentierte, war ein ebenso guter Motivator wie Organisator. Nachdem er 1857 mit einem Konzertprogramm in Manchester erfolgreich war, entschließt er sich, dort auf eigenes Risiko ein festes Orchester zu gründen. Es funktioniert, und Karl Halle, der mittlerweile die britische Staatsbürgerschaft besitzt und seinen Namen in Charles Halley ändert, gilt als der Initiator des ersten professionellen Orchesters in Großbritannien. Dabei achtet Halley zeitlebens darauf, die Eintrittspreise auch für weniger Betuchte erschwinglich zu halten. eine Maßnahme, die den so organisierten Konzerten den Begriff Popular Concerts sichert. Viel schwerer als die Musik von Beethoven, schwerer als die Musik der Romantik von Weber und Schubert, Mendelssohn und Schumann, hat es die neudeutsche Schule Richard Wagners, die sich in Großbritannien nur langsam durchsetzt. Immerhin findet 1877, im Jahr nach den ersten Festspielen in Bayreuth, in London ein Wagnerfest statt. Der Meister kommt persönlich, nicht zuletzt drücken die Schulden der Festspiele, die künstlerisch ein Erfolg, materiell jedoch ein Desaster waren. Wagner bringt einen seiner ersten Vertrauten mit, den Dirigenten Hans Richter, ein überaus loyaler Mitarbeiter und persönlicher Assistent, Uraufführungsdirigent des Ersten Rings in Bayreuth. Während Wagner als Dirigent offenbar beim Orchester erheblichen Widerstand zu überwinden hat, überzeugt Richter das Publikum, das Orchester und auch die Kritik. George Bernard Shaw: Ein Dirigent, der das Zeitmaß vom Metronom übernimmt und an die Musik weitergibt, ist, was das Dirigieren anbelangt, ein öffentliches Ärgernis. Ein Dirigent, der das Zeitmaß von der Musik übernimmt und auf das Orchester überträgt, ist, wenn er richtig nimmt und gibt, ein guter Dirigent. Das macht Richter. Sein festes, klares und niemals eitles Dirigieren überzeugt. Und Shaw, offenbar anderes gewohnt, ergänzt: Er posiert und gestikuliert nicht wie ein Wilder beim Kriegstanz. Richter ist äußerst erfahren, nicht nur bei Wagner. Auch Kompositionen von Brahms und Bruckner hatte er zur Uraufführung gebracht. Als Dirigent in München, Budapest und Wien war er mit der Leitung erstrangiger Orchester vertraut und erhält nach seinem Erscheinen in London das Angebot, verantwortliche Positionen auch in England zu übernehmen. Es kommt zu einer Reihe von sogenannten Richter-Concerts. In Birmingham leitet er die Triennial Festival Concerts. Sein musikalischer Lehrer und Ziehvater Richard Wagner stirbt 1883 und Hans Richter übersiedelt schließlich nach England, wo er bis zu seinem beruflichen Ruhestand 1911 lebt und arbeitet. Dort übernimmt er die Leitung des erwähnten Halley Orchestra in Manchester und ist Mitinitiator und Leiter des 1904 gegründeten London Symphony Orchestra, des ersten selbstverwalteten Profi-Orchesters in Großbritannien. Seine Tätigkeit wirkt sich nicht nur auf die weiter wachsende Akzeptanz des deutschen Repertoires auf der Insel aus, sogar desjenigen von Richard Wagner, auch englischen Komponisten verhilft Richter zum Durchbruch. To Hans Richter, musical doctor, true artist and true friend. Mit dieser Widmung versehen bringt Edward Elgar seine erste Symphonie heraus. Richter leitet die Uraufführung mit dem Halley Orchestra. Er schätzt Elgar ebenso wie dieser ihn und bezeichnet die Symphonie als die größte Symphonie neuerer Zeit, geschrieben von dem bedeutendsten modernen Komponisten, nicht nur seines eigenen Landes. Auch der in London gastierende Leiter der Berliner Philharmoniker Arthur Nikisch sieht in Elgars erster Symphonie ein Meisterwerk. Sie wird zu einer Art Fundament britischer Orchestersymphonik im 20. Jahrhundert. Nicholas Cock: Elgar sah auch natürlich, dass man diese Art Musik für die Empire komponieren konnte, so in seine Musik, aber ist unglaublich für mich so manchmal so richtig so herzerbrechend, weil er sah diese Kombination von, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagen würde, aber Pomp and Circumstance, so die Monarchie, aber irgendwie sehr, sehr so unter der Ebene spürt man sofort, wie traurig alles ist. Edward Elgar, der in dieser historischen Aufnahme aus dem Jahr 1931 selbst dirigiert, wird der erste britische Komponist seit langer Zeit, dessen Stücke in das internationale Konzertrepertoire Eingang finden. In England wird er ein musikalischer Säulenheiliger des Empire. Der erste Marsch aus einer Sammlung von Stücken mit dem Titel Pomp and Circumstance bekommt beinahe den Charakter einer nationalen Hymne. Ich denke so oft bei ihm, es gibt die deutsche Tradition. Es ist klar, diese Harmonien sind sehr, sehr aus der deutschen Musiktradition. Aber auch so seine Melodien, diese ja, ja, ba, ja, ba, ja. Diese, wie sagen, siebten, sagt man auf Deutsch, the seventh, ja. Und es gibt immer was ganz Trauriges. Und ich habe das Gefühl, so, man sieht in seiner Musik die kommenden Probleme so von Europa. Man spürt, ja, Großbritannien ist immer noch so, wir sind an der Spitze, aber es wird nicht so viel länger dauern. Vielleicht noch deutlicher wird dies bei einem anderen Hit Elgars, dem Stück Nimrod, aus seinen Enigma-Variationen. Eigentlich sind die 1899 entstandenen Orchesterstücke nur als kleine musikalische Charakterbilder von Freunden konzipiert. Doch diese Variation wird zu einer heroischen Hymne der Trauer über einen nicht ersetzbaren Verlust. Es ist, als wäre das große Gefühlskino der 40er und 50er Jahre vorweggenommen. Nimrod, hier interpretiert von einer riesigen Militärkapelle, aus Anlass der Beisetzung von Prinz Philipp im April 2021. Noch vor Elgar, der übrigens Autodidakt war, betritt eine ganz besondere, vielleicht so nur in England mögliche Erscheinung die Szene. Ethel Smyth. Das Studium der Komposition war an den meisten Lehranstalten, etwa der Königlichen Musikhochschule in Berlin, ausschließlich männlichen Bewerbern vorbehalten. Eine Ausnahme bot Leipzig. Und hier schreibt sich Ethel Smyth als eine der ersten Frauen ein. Ihre Begeisterung über den Lehrbetrieb hält sich allerdings in engen Grenzen. Zu der Zeit, als ich mich als Schülerin im Konservatorium einschrieb, lebte diese Institution lediglich von ihrem Mendelssohn-Ruf. Der Quell der allgemeinen Schlampigkeit war der damalige Direktor, ein alter Freund Mendelssohns, der das Alter erreicht hatte, in dem bei manchen Naturen jeder Gedanke an die Pflicht erstirbt. Skrupel schweigen und nichts außer den Bezügen und dem Vergnügen ernst genommen wird. Meister, mit denen ich es zu tun hatte, waren Reinicke, Dirigent des Gewandhausorchesters in Komposition, und Jadassohn, ein bekannter Verfasser von Kanons, in Kontrapunkt und allgemeine Theorie. Die Unterrichtsstunden bei Reinicke waren eine Farce. Er war einer jener Komponisten, die ohne irgendeine Anstrengung oder gar Inspiration meterweise Musik produzierten. Jadassohns Unterrichtsstunden fanden im Konservatorium statt und waren zumindest amüsant. Doch was den Lerneffekt anging, ebenso lächerlich. Offiziell dauerten sie 40 Minuten, denn wenn er ankam, regelmäßig eine Viertelstunde zu spät, stellte er sich jedes Mal für weitere 10 Minuten mit dem Rücken zum Ofen und erzählte uns lustige Geschichten. Sorgfältig setzte er uns Kanons und andere Übungen auseinander. Doch es war selten Zeit, sich die Arbeit auch nur anzusehen, die wir mitbrachten, geschweige denn, unsere Fehler zu korrigieren. Auch wenn Ethel Smythe von ihren Lehrern nicht begeistert ist, so profitiert sie doch sehr von musikalischen Kontakten, von der musikalischen Atmosphäre der Stadt. Sie ist enorm selbstbewusst, in Fragen privater Lebensgestaltung ebenso wie in künstlerisch-musikalischer Hinsicht. Sie lernt Clara Schumann, Edvard Grieg, Peter Tschaikowski und Johannes Brahms kennen. Brahms war als Künstler und Junggeselle so frei, die sozusagen poetische Variante des Kinder-Küche-Kirche-Ausspruches für sich zu reklamieren, nämlich, dass Frauen nichts weiter seien als Spielzeug. Nach kurzer Zeit der Bekanntschaft erriet ich, dass er einen weiblichen Komponisten niemals ernst nehmen würde und verspürte keinerlei Bedürfnis, obwohl er mich höflich dazu aufforderte, ihm meine Arbeiten zu zeigen. Dennoch wird Brahms von dritter Hand eine kleine Komposition von Ethel Smythe vorgelegt. Als ich hinzukam, begann er sie zu analysieren auf eine schlichte, ernste und anerkennende Weise. Diese Entwicklung sei gut, jene Modulation seltsam und so weiter. Überrascht und hoch erfreut verlor ich den Kopf, deutete auf ein konstruktives Detail und fragte in meinem Übereifer: Glauben Sie nicht auch, wenn ich so empfinde, habe ich ein Recht, auf der Dominante zu schließen? Daraufhin veränderte sich die Situation schlagartig. Das ironische Lächeln kehrte auf seine Lippen zurück. Er strich sich über den Schnurrbart und sagte mit einer vor herablassenden Verachtung triefenden Stimme: »Liebes Kind, ich bin sicher, dass Sie enden können, wann und wo Sie wollen.« Da war es wieder. Plötzlich hatte er sich daran erinnert, dass ich ja eine Frau war, die ernst zu nehmen unter der Würde eines Mannes war. Und die Qualität der Arbeit, die er, wäre ich ein Mann, gegen alles und jeden verteidigt hätte, vergaß er dabei einfach. Ein Stück, das mich richtig beeindruckt hat. Es gab so ein Konzert für Geige und Horn. Diese Kombination in sich ist schon ziemlich interessant, ja. Aber es war einfach so was ganz Originelles. Ich fand es toll, sehr schön. Ethel Smythe entspricht so gar nicht dem üblichen Frauenbild, weder dem der viktorianischen noch dem der wilhelminischen Gesellschaft. Bei allem in jenen Jahren von Antipathie bis zur offenen Feindschaft wachsenden Spannungen zwischen England und Deutschland, die Rolle der Frau scheint in beiden Gesellschaften ähnlich, auch ähnlich fest zementiert. Doch Smythe ist selbstbewusst. Sie lernt, probiert sich aus, komponiert. Sie bleibt mehrere Jahre in Mitteleuropa, meist in Leipzig, bevor sie sich ab 1890 vor allem in England aufhält. Dort wird die Serenade im legendären Londoner Crystal Palace aufgeführt. Langsam, sehr langsam beginnt man ihre Arbeit ernst zu nehmen. Mit ihrem später bekanntesten Werk, The Wreckers, die Strandräuber, taucht sie gar an der Wiener Oper auf. Dort ist Gustav Mahler Chef. Bruno Walter, sein Kapellmeister. Vor mir erschien eine hagere, etwa 48 Jahre alte Engländerin in farblosem, sackartigem Gewand und erklärte mir, sie habe früher in Leipzig studiert. Brahms sei für ihre Kammermusik interessiert gewesen, ihre Oper Der Wald hätte ihre Aufführung in Dresden gehabt und nun sei sie hier, um uns mit ihrer letzten Oper bekannt zu machen. Ich sah unserer Zusammenkunft mit peinlichem Vorgefühl entgegen, aber noch hatte sie nicht 10 Minuten gespielt und mit unschöner Stimme dazu gesungen, als ich sie unterbrach, um zu Mahler hinüberzustürzen und ihn zu beschwören, mit mir zu kommen. mir spiele die Engländerin ihr Werk vor und sie sei ein wirklicher Komponist. Leider war er nicht abkömmlich und ich kehrte allein zurück. Wir verbrachten dann den ganzen Vormittag mit ihrer Oper und als wir uns trennten, stand ich völlig im Bann des Gehörten und ihrer Person. Ungünstige Umstände haben mir nicht erlaubt, ihre Oper in Wien oder in München zur Aufführung zu bringen. Doch habe ich das Vorspiel zum zweiten Akt mit seiner Seeatmosphäre öfter in Konzerten aufgeführt und das ganze Werk 1910 in London dirigiert. Von 6 Opern, die Ethel Smyth komponiert, werden 4 an deutschsprachigen Häusern uraufgeführt. Und deutsche Dirigenten, neben Bruno Walter etwa Arthur Nikisch, präsentieren ihre Werke auch in England. Doch trotz hochlobender Kritik gelingt ihr nicht wirklich eine dauerhafte Präsenz. Die vielseitig begabte Frau wendet sich eine Weile der Politik zu. Sie wird eine Protagonistin der englischen Frauenbewegung, der sogenannten Suffragetten. Sie schreibt Bücher, nimmt an Aktionen teil, unterstützt die 1903 gegründete Women's Social and Political Union. Wegen eines Steinwurfs verbringt sie gar 2 Monate im Gefängnis. Und sie komponiert einen Marsch für die Bewegung, den March of Women. Beecham, engagierter Dirigent und Förderer von Ethel Smyth, besucht die Musikerin in der Haft. Ich erreichte den Gefängnishof und sah, wie die edle Gesellschaft der Märtyrerinnen auf- und abmarschierte, aus voller Brust ihren Kriegsgesang schmetternd, während die Komponistin aus einem höher gelegenen Fenster schaute und den Takt mit der Zahnbürste schlug. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts taucht mit Beecham ein in Großbritannien geborener Dirigent auf, der die Orchesterlandschaft, ja die englische Musikszene überhaupt, nachhaltig prägen wird. The English may not like music, but they absolutely love the noise it makes. Der exzentrisch erscheinende Engländer mit dem in seiner Zunft eher seltenen Humor ist nicht nur wegen seiner Sprüche eine Legende. Er gründet und unterstützt eine Reihe von Orchestern, etwa das London Philharmonic oder das Royal Philharmonic Orchestra, oft mit privaten Mitteln und ohne nennenswerte öffentliche Förderung. Er nimmt Furtwänglers Sekretärin Bertha Geismar, die wegen ihrer jüdischen Herkunft aus Deutschland vertrieben wird, in Dienst und besucht mit ihr zusammen 1936 Bayreuth. Mit ihm beginnt sich eine neue Dirigentengeneration im englischen Musikleben zu entwickeln. Ja, neu zu erfinden. Englische Musiker, die oft in Deutschland oder Frankreich studierten, Komponisten wie Smyth, Elgar, Holst, Delius oder Vaughan Williams, finden in Thomas Beecham einen musikalischen Leiter, dessen Herz für Musik in der Tradition der Klassik brennt, der ein Orchester zu leiten lernt und sich, wenn es sein muss, auch kommerziell stark engagiert. Dessen Verständnis allerdings da aufhört, wo der vielleicht begabteste, zumindest erfolgreichste junge Komponist auftaucht, den England nach Purcell gesehen hat. Manche nennen ihn den Orpheus Britannicus des 20. Jahrhunderts. Die Rede ist von Benjamin Britten. Wie Ethel Smyth ist auch Britten ein Nonkonformist. Seine mehr oder weniger offen gelebte Partnerschaft, in persönlicher wie in künstlerischer Hinsicht, mit dem Tenor Peter Pears irritiert und verstört manchen. Als England in den Krieg gegen Hitler-Deutschland zieht, verlassen beide zeitweise das Land. Doch der überzeugte Pazifist Britten wird sich im fernen Amerika der eigenen Verwurzelung in seiner Heimat bewusst. Die meiste Zeit meines Lebens verbrachte ich in engem Kontakt mit dem Meer. Das Haus meiner Eltern in Lowestoft blickte direkt auf die See. Und zu den Erlebnissen meiner Kindheit gehörten die wilden Stürme, die oftmals Schiffe an unsere Küste warfen und ganze Strecken der benachbarten Klippen wegrissen. Als ich Peter Grimes schrieb, ging es mir darum, meinem Wissen um den ewigen Kampf der Männer und Frauen, die ihr Leben, ihren Lebensunterhalt dem Meer abtrotzten, Ausdruck zu verleihen. Trotz aller Problematik ein derart universelles Thema dramatisch darzustellen. '45 erlebt Peter Grimes seine Premiere in London. Peter Pears singt, wie in vielen weiteren Werken Brettons, die Titelpartie. Die Oper wird weltweit aufgeführt. Auch in Deutschland wird sie populär. Britten scheint zu gelingen, womit sich deutsche Komponisten zunehmend schwer tun. Die Arbeit mit der menschlichen Stimme. Take away your hand, the argument's finished, friendship lost, gossip is shouting, everything said. To a hand for your mercy. Do you hear them all shouting my name? Do you hear them? Do you hear them? Peter! No, I think we write opera because we are all human beings. We like studying human beings. Wir schreiben Opern, weil wir Menschen sind. Wir studieren gerne Menschen. Musik drückt die Gefühle eines Menschen aus. Und was gibt es Schöneres, als eine Person auf der Bühne zu haben, die singt und diese Person mit musikalischen Geräuschen begleiten zu können? Die Stimme stand an erster Stelle. Und ich bin überzeugt, im Idealfall versuchen alle Instrumente, die menschliche Stimme nachzuahmen. I mean, why does a composer write, if he's using Italian terms, as many of us do, cantabile, if he wants the phrase? Warum schreibt der Komponist, wenn er italienische Begriffe verwendet, wie viele von uns, cantabile, wenn er ausdrücken möchte, dass eine schön gespielte Phrase klingen soll, als ob sie gesungen wird? Ich denke, dass die menschliche Stimme das schönste aller Instrumente ist. Ich mag den Menschen und seine Stimme so leidenschaftlich, dass ich mir nicht vorstellen kann, in ein Studio zu gehen und elektronische Musik zu schreiben. Das wird für mich niemals irgendeine Magie haben. Mit dieser positiven, ungebrochenen Haltung zur menschlichen Stimme gerät Britten in scharfen Konflikt zu dem, was sich in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt. Geprägt durch das strikte Verbot jeder avantgardistischen Bestrebung von 1933 bis 1945 besteht dort nicht nur ein großer Nachholbedarf. Es existiert auch ein mehr und mehr radikal sich gestaltender Skeptizismus gegenüber traditionellen Formen, deren traditionellste die Oper ist. Cheftheoretiker ist der Kulturphilosoph Theodor W. Adorno, der in seinen Vorlesungen zur Musiksoziologie 1961 die, Zitat, Identifikation des Hörers mit gesungenen Emotionen für beendet erklärt. Von der gegenwärtigen Generation wäre zu erwarten, dass ihr Menschen, die singen, als ob das natürlich wäre. und dazu agieren, wie man das auf der Bühne vor 100 Jahren tun mochte, unerträglich sind. Zunehmend ergibt sich eine Spaltung zwischen dem musikalisch-theoretischen Anspruch einer sich als Avantgarde verstehenden Gruppe von Spezialisten und einem normalen musikalischen Publikum. Eine Spaltung, die als Trennlinie auch zwischen Großbritannien und dem Festland verläuft. Nach 1945 ist zeitgenössische Musik aus Deutschland nicht mehr ästhetisches Vorbild. Ihre Protagonisten sind nicht mehr, wie noch im 19. Jahrhundert, die Lehrmeister der englischen Musik. Im Gegenteil gerät das musikalische Schaffen im Umkreis der Darmstädter Ferienkurse für neue Musik in einen Dogmatismus, der pragmatisch denkende Musiker, deren Interesse etwa der Bühne oder dem Film gilt, mehr und mehr ausschließt. Komponisten wie Bernd Alois Zimmermann oder Hans-Werner Henze, aber auch Benjamin Britten, so verschieden sie sein mögen, passen kaum in das enge Korsett einer Musiktheorie, die hauptsächlich die Strenge der Musik Schönbergs und Weberns zum Vorbild nimmt. Zudem ist Erfolg beim Publikum grundsätzlich suspekt. Adornos Vorwürfe gegen Britten: auftrumpfende Dürftigkeit, Geschmack am Ungeschmack, Simplizität aus Unbildung, Unreife, die sich abgeklärt dünkt, und Mangel an technischer Verfügung. Nicholas Cock: man kann nur sagen, dass Adorno einen großen, großen Fehler gemacht hat. Ja, es ist mir wirklich klar, wer wirklich darf sagen, dass Musik so sein sollte. Aber es ist so absurd. Was kann man dazu sagen? Britten und viele englische Komponisten nach ihm gehen ihren eigenen Weg. Und ihre Quellen sind eben nicht die großen Vorbilder der festlandseuropäischen Musikgeschichte, auch wenn Britten sich sehr wohl und ausgiebig immer wieder mit ihnen auseinandersetzt. Seine Musik hält nicht nur an dem Prinzip tonalen Musizierens fest. Auch die Melodie, bei manchen Darmstädter Avantgardisten verpönt, spielt eine wichtige Rolle. Manchmal, wenn ich so an englische Musik denke, hauptsächlich so nach dem Krieg, nicht, dass es anti-intellektuell ist, aber wir genießen Töne, wir genießen Harmonie. Und manchmal hat man das Gefühl, dass so die Musik, die in Europa, so auf dem Festland, sagt man, komponiert worden ist, die wollten irgendwie immer weg von Harmonie, von Melodie. Und was mich so beeindruckt, wenn ich Britten höre oder Britten mache, ist, wie mutig er war. Es ist manchmal so nackt, die Musik. Es ist so reduziert. Er sagt wirklich nur das, was er in diesem präzisen Moment sagen will. Manchmal ist es unglaublich einfach. Es ist super, super für Sänger. Man kann so viel ausdrücken. Es ist so unterschiedlich. Manchmal sind die Harmonien ganz, ganz schön, einfach so mutig. Manchmal sind die viel herausfordernder. Ich glaube, dass er einfach so keine Angst hatte. Größer und komplexer als jedes andere von Brittens zuvor komponierten Werken ist das War Requiem. Seine Uraufführung findet 1962 in der wiederaufgebauten Kathedrale von Coventry statt, an bedeutungsschwerem Ort. Es ist geschrieben in der Erinnerung an den Luftangriff der Deutschen auf die englische Stadt im November 1940. Die zerstörte Kathedrale war zum Mahnmal gegen die Barbarei dieses Krieges geworden. Thank you. Zwei Gruppen stehen sich bei den Ausführenden gegenüber, entsprechend den zwei verwendeten Textsorten. Die Vorlage besteht aus einer lateinischen Totenmesse einerseits, neun Gedichten des im Ersten Weltkrieg gefallenen Lyrikers Wilfred Owen andererseits. Beide Elemente wechseln sich ab. Die Messe mit mehreren Chören und großem Orchester wird solistisch durch die von Tenor und Bariton vorgetragenen Gedichte quasi kommentiert. Es entsteht ein musikalisches Sinnbild des Krieges. Das überdimensionale, gewaltsame Geschehen und das kleine, kaum sichtbare Schicksal des Einzelnen. Die große Form der Trauer und die Verzweiflung über sinnlos vergeudetes Leben eines jungen Soldaten. Es ist dramaturgisch ebenso konsequent wie musikalisch wirkungsvoll, dem Symphonie ein kleines Kammerorchester gegenüberzustellen. Die Kritiken, zunächst in England, dann international, sind überschwänglich. Bei der BBC ist Hans Keller überzeugt, dass das Werk dem Zuhörer, wie von Britten bezweckt, unmittelbar unter die Haut geht. Das ist vielleicht das erste Mal in der Musik des 20. Jahrhunderts, dass die Kluft zwischen Komponisten und Publikum nicht nur überbrückt, sondern geschlossen worden ist. Gleichzeitig hat Britten an keiner Stelle den Tiefgang dem Seichten geopfert. Stattdessen hat er für 1,5 Stunden die Dauerkrise der zeitgenössischen Musik beendet. Britten, inspiriert durch die Konfrontation mit einer konkreten Aufgabe, schreibt Partien für 3 Solisten. Den englischen Tenor Peter Pierce, den deutschen Bariton Dietrich Fischer-Dieskau und die russische Sopranistin Galina Wischnewskaja. Auch damit setzt der Pazifist ein Zeichen der Versöhnung, des Ausgleichs, der Verständigung, der Ablehnung separatistischer Abgrenzung. Das Stück wird weltweit zum bedeutendsten Beitrag der Musik gegen Krieg, Hass und Gewalt. Und gegen eine ihrer Hauptursachen, den Nationalismus. Sie hörten »Dann bricht alles Gefühl hervor«, eine lange Nacht über die Liebe der Engländer zur deutschen Musik, von Stefan Zednik. Es sprachen Frank Arnold, Barbara Becker, Frederik Böhle, Kathleen Gavlich, Annika Mauer und Viktor Neumann. Ton Thomas Monnerjahn, Regie Beate Ziegs, Redaktion Monika Künzel.